Wenn in den 90er Jahren und danach von Friedensdividende die Rede war, dann war damit gemeint, dass Deutschland nicht mehr so viel Geld für Rüstung und Militär ausgeben müsse wie zuvor. Denn nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war der Kalte Krieg ja zu Ende und schienen militärische Konflikte in Europa nicht mehr vorstellbar. So richtig stimmte das auch schon damals nicht, wenn man an die Kriege auf dem Balkan denkt, an denen auch Deutschland indirekt beteiligt war. Aber auf jeden Fall schien die eigentliche Aufgabe der Bundeswehr, die der Landesverteidigung, eher ein theoretischer Fall zu sein. Wir waren doch auf allen Seiten von Freunden umgeben. Putin redete im Bundestag. Wo sollte denn da ein Feind herkommen? Wer brauchte da noch Waffen und überhaupt eine Bundeswehr? Es könnte aber sein, dass es auch noch eine ideelle Friedensdividende gegeben hat, nämlich den Luxus, sich genau diese Vorstellung machen zu können, sich in genau dieser Vorstellung einrichten zu können, dass die Zeit der Kriege ein für alle Mal vorbei sei und in einer global vernetzten Welt militärische Mittel nicht mehr eingesetzt würden. Die Dividende, sich der Vorstellung des Friedens hingeben zu können und nicht mehr kriegerisch denken zu müssen. Das hatte es praktisch zu keinem Zeitpunkt in der Weltgeschichte vorher gegeben. Beides hatte und hat bedeutende Folgen für uns und auch für die Bundeswehr. Die Vorstellung des ewigen Friedens ebenso wie die durch den Angriff der Ukraine gewachsene Erkenntnis, dass diese Vorstellung noch keine Realität geworden ist. Jochen Rack zeichnet in seiner Langen Nacht die Veränderung der Aufgaben der Bundeswehr nach. Für Frieden, Recht und Freiheit. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Lange Nacht über die Geschwister Grimm, die nicht nur zwei waren, nicht nur Jakob und Wilhelm, die beiden Märchensammler, Wörterbuchautoren und Überflieger, sondern insgesamt sechs und die durch den frühen Tod der Eltern wie ein kleines Geschwisterkollektiv miteinander auskommen mussten. Und es kann unbekömmlich sein, wenn die beiden älteren Brüder, die für die anderen sorgen, nicht nur sehr fleißig, sondern auch noch genial sind. Seien Sie gespannt. Bis nächste Woche. Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Am frühen Morgen werden die Menschen in der Ukraine von Explosionen geweckt. Charkiw im Osten, die Hauptstadt Kiew, Odessa im Süden. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Das ist menschenverachtend, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Aus dem Kreml meldet sich nachts Präsident Putin. Das sei keine Besetzung, sondern man wolle die Ukraine entwaffnen, sagt er, und warnt die Welt vor Einmischung. Wer auch immer versucht, uns dabei zu behindern oder gar eine Bedrohung für unser Land, unser Volk schafft, der muss wissen, dass Russland unverzüglich antworten wird, mit Folgen, die Sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wir stehen jetzt hier vor unserem besonderen Exponat, hier im Foyer des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden. Und das ist ein PKW Lifan 520GX. Das ist chinesischer Bauart und gehörte einer ukrainischen Familie. Und die ist von der Vollinvasion, wie wir sie ja nennen, der Russen in die Ukraine, inzwischen schon ja vor über 2 Jahren. Vor 2 Jahren war das Privatfahrzeug einer ukrainischen Familie. Die Familie oder ihr Wohnort ist von einem Raketenwerfer der russischen Streitkräfte beschossen worden. Das Haus, die Umgebung und auch die Fahrzeuge wurden stark getroffen. Gott sei Dank wurde aber die Familie war unverletzt geblieben. Das war eigentlich der Glücksfall. Der Glücksfall des Überlebens ereignete sich in Mariupol, das die Russen im Frühjahr 2022 eroberten. Familie Lysetschko plante ihre Flucht aus der okkupierten und großteils zerstörten Stadt. Das Auto, mit dem sie sich absetzten, steht heute im Eingangsbereich des von Oberstleutnant Rudolf Schlaffer geleiteten Militärhistorischen Museums in Dresden. Die russischen Invasoren haben dann dieses Gebiet in Besitz genommen und die Familie hat sich dann auf den Weg gemacht, durch russisch kontrolliertes Gebiet mit diesem notdürftig wieder fahrtüchtig gemachten Fahrzeug. Also man sieht ja hier die Plexiglasscheiben, hier die Einschüsse sind noch da. Hat sich die Familie, also der Vater, die Mutter und der Sohn, der 12 Jahre alt war, auf den Weg gemacht durch russisch kontrolliertes Gebiet. Und man sieht hier die Karte, den Fahrweg über Mariupol, Rostov, Woronesch, Smolensk, ja, Lettland, bis nach Travemünde, über die Ostsee, bis nach Görlitz. In Görlitz, das die Familie im Juni 2023 erreichte, ordnete die Stadtverwaltung die Stilllegung des als nicht mehr verkehrstüchtig angesehenen Fahrzeugs an. Im Januar 2023 kam es als Schenkung ins Museum. Ein drastisches Symbol für die Schrecken des von Russland am 24. Februar 2022 vom Zaun gebrochenen Krieges gegen die Ukraine. Ein Symbol auch für die Zeitenwende, die Olaf Scholz 3 Tage danach im Parlament ausgerufen hatte. Deutschland, sagte der Bundeskanzler, müsse mehr in seine Sicherheit investieren. Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Für diesen Zweck kündigte Scholz die Einrichtung eines sogenannten Sondervermögens an. Die euphemistische Umschreibung für 100 Milliarden Euro, die der Staat als Schulden aufnahm, um die Bundeswehr zu modernisieren. Außerdem versprach der Kanzler, werde Deutschland von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in seine Verteidigung investieren. Eine Forderung, die von den USA lange erhoben und von Deutschland ignoriert worden war. Spät. Zu spät war die Erkenntnis gereift, dass Deutschland aufrüsten musste, wenn es gegenüber Putins imperialistischen Bestrebungen bestehen wollte. Erst unter dem Eindruck des Ernstfalls kam es zur Politikwende. Die Bundeswehr, für die sich die deutsche Politik in den 3 Jahrzehnten seit Ende des Kalten Kriegs wenig interessiert hatte, rückte in den Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit. Denn offenbar war sie für die Herausforderungen der neuen Lage nicht gerüstet. Flugzeuge, die fliegen, und Schiffe, die in See stechen können, schienen in der Bundeswehr keine Selbstverständlichkeit zu sein. Jetzt sollten schnell Drohnen und neue Kampfflugzeuge F-35 beschafft werden. Die lange gehegte Friedensillusion, der Glaube an die regelbasierte internationale Ordnung, war zerplatzt. Deutschland erlebte einen Realitätsschock. Die Bundeswehr, das Heer, konstatierte der Inspekteur des Heeres Alfons Mais, stehe mehr oder weniger blank da. Wie schon in den 1960er Jahren lautete die Diagnose, bedingt abwehrbereit. Und die neue Frage hieß, wie kann Deutschland kriegstüchtig werden? Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, das klingt ungewohnt und viele erschreckt es. Krieg führen können, um keinen Krieg führen zu müssen. Und das ist kriegstüchtig. Die Bundeswehr, der viele Deutsche lange nur mit einem freundlichen Desinteresse begegnet waren, wie es der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler 2005 ausgedrückt hatte, erfuhr seit Kriegsbeginn eine neue Wertschätzung, stellt die Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högel fest. Ich war auch in Litauen im Sommer 2021. Da haben die 1000 Soldatinnen und Soldaten zu mir gesagt, Frau Högel, für uns hier in Litauen interessiert sich niemand, obwohl wir vorneweg Verteidigung gegen Russland machen. Das hat sich jetzt seit dem 24. Februar 2022 komplett verändert. Jetzt gibt's ja ein enormes Interesse an der Bundeswehr, eine hohe Aufmerksamkeit für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Jetzt sind ja alle Expertinnen und Experten in den diversen Leopard-Modellen, Marder, ja, der Unterschied zwischen Transport und Schützen und Kampfpanzer wird erörtert in der Öffentlichkeit. Und was ich absolut gut finde, unsere Soldatinnen und Soldaten bemerken das und begrüßen das. Unumstritten war die Bundeswehr seit ihrer Gründung nie. Von der Wiederbewaffnung im Jahr 1956 über die Zeit des atomaren Wettrüstens im Kalten Krieg und der Friedensbewegung in den 80er Jahren bis zu den Auslandseinsätzen nach 1990, vor allem in Afghanistan, ist die Truppe, um eine militärische Metaphorik zu verwenden, nie aus der Schusslinie der Kritik geraten. In den Diskussionen um die innere Struktur der Bundeswehr, ihre Aufgabe und ihre militärische Ausrüstung spiegelt sich die bundesdeutsche Gesellschaftsgeschichte. Ich habe solche Angst, wenn ich allein bin. Man muss sich die gesellschaftliche Situation Anfang der 50er Jahre in Erinnerung rufen, wenn man verstehen will, unter welchen Schwierigkeiten und Widerständen die Bundeswehr gegründet wurde. Der katastrophale Zweite Weltkrieg war nur wenige Jahre vorüber. Die Trümmerfrauen hatten gerade erst den Schutt der zerstörten deutschen Städte weggeräumt. Der Wiederaufbau des geteilten Landes begann, aber die Wunden des Krieges waren noch überall sichtbar. Viele Familien hatten im Krieg Angehörige verloren. Tausende deutsche Männer befanden sich noch als Kriegsgefangene in der Sowjetunion. Deutschland war in 4 Besatzungszonen geteilt und von den Alliierten kontrolliert. Die Frage nach der deutschen Einigung war ungeklärt. Der sich entwickelnde Ost-West-Konflikt führte zur Berlin-Blockade vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949, mit der die Sowjetunion die Gründung der Bundesrepublik verhindern wollte. Alle 3 Minuten landet auf dem Flugplatz Tempelhof eine C-54 Skymaster. Im selben Augenblick, in dem der Pilot die Zündung abstellt, rollt bereits ein großer Lastwagen von rückwärts an das Flugzeug heran, um die Fracht in Empfang zu nehmen. Noch bevor die Piloten aus dem Rumpf des Flugzeuges herabgeklettert sind, fliegen bereits die ersten Säcke mit Kohle oder Mehl auf die Lastwagen. West-Berlin musste von den Westalliierten per Luftbrücke versorgt werden. Nach Beendigung der Blockade wurde am 23. Mai 1949 mit der Unterzeichnung des Grundgesetzes in Bonn die Bundesrepublik gegründet. Wenige Monate später, am 7. Oktober 1949, die DDR. Am 17. Juni 1953 schlugen sowjetische Truppen einen Aufstand der Ostdeutschen gegen das sozialistische Regime der SED blutig nieder. Der Kalte Krieg hatte begonnen. Ein ideologischer Weltbürgerkrieg. Kapitalistisch-demokratische Länder gegen sozialistisch-autoritäre. In Korea kämpfte von 1950 bis 1953 das von China unterstützte kommunistische Nordkorea gegen das von den USA unterstützte Südkorea. The awful roar of the blast, equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds. Die Supermächte rüsteten auf, vor allem auch nuklear. Atombombentests waren an der Tagesordnung. Die Sprengkraft der Bomben nahm immer surrealere Ausmaße an. Die möglichen Opferzahlen rechnete man in Megatoten. Aus dem Kalten konnte jederzeit ein heißer Krieg werden. Overkill. Der Weltuntergang war eine reale Bedrohung. Unter diesen Umständen lehnten viele Deutsche die Wiederbewaffnung ab, die vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer forciert wurde. Er wollte die Einbindung der Bundesrepublik Deutschland in die im April 1949 gegründete NATO und damit die BRD unter den nuklearen Schutzschirm der USA stellen. Mit den Pariser Verträgen vom 5. Mai 1955 wurde das Besatzungsstatut in Westdeutschland aufgehoben. Am 9. Mai 1955 trat die Bundesrepublik der NATO bei. 5 Tage später wurde der Warschauer Pakt gegründet, dem sich die DDR anschloss. Als die ersten Planungen zur Wiederbewaffnung losgingen in den 50er Jahren, war die große Frage, wie baut man eigentlich aus dem Nichts Streitkräfte auf? Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Es gab keine Bundeswehr. Es gab diese lange Pause, es gab auch kaum Kasernen. Und die politische Führung, also Adenauer, die haben sich für eine Elitenkontinuität entschieden. Also hat man sich dafür entschieden, mit etwa 14.000 Wehrmachtoffizieren diese Bundeswehr aufzubauen. Das Argument war damals, dass man mit 18-jährigen Generalen keine Streitkräfte aufbauen kann. Das soll Adenauer so gesagt haben. Die Wiederbewaffnung begann im November 1955 mit der Einstellung von 6.000 Freiwilligen. In Andernach ließ Adenauer am 20. Januar 1956 die neu aufgestellten Lehrkompanien von Heer, Luftwaffe und Marine zum Appell antreten. Soldaten der neuen Streitkräfte, es ist mir eine Freude, am heutigen Tage zu Ihnen zu sprechen. Nach Überwindung großer Schwierigkeiten sind Sie die ersten Soldaten der neuen deutschen Streitkräfte geworden. Das deutsche Volk sieht in Ihnen die lebendige Verkörperung seines Willens, seinen Teil beizutragen zur Verteidigung der Gemeinschaft freier Völker, denen wir heute wieder mit gleichen Rechten und Pflichten wie die anderen angehören. Dieser unser Beitrag und die enge Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten, ohne die eine wirksame Verhütung eines Angriffs, eine wirksame Verteidigung unserer Heimat nicht denkbar ist, bedeutet für uns mehr als eine vertragliche Verpflichtung. Sie ist uns eine Herzenssache. Einziges Ziel der deutschen Wiederbewaffnung ist es, zur Erhaltung des Friedens beizutragen. Erhaltung des Friedens durch Aufrüstung. Nach dem alten römischen Motto Civis Pacem Parabellum. Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. So begann die Geschichte der Bundeswehr. Als Teil der NATO-Streitkräfte diente sie der militärischen Abschreckung des Warschauer Paktes. Dabei wurde sie gegründet, auch im bewussten Bruch mit den Traditionen des deutschen Militarismus, vor allem jenen der Wehrmacht. Ihr neuer Geist sollte sich schon in den Uniformen ausdrücken. Im Militärhistorischen Museum Dresden sind sie ausgestellt. Kurator Erik Zimmermann erklärt ihre Besonderheit. Also was wir hier sehen, ist die erste Uniform der Bundeswehr, wie sie also 1955 getragen worden ist, wohl auch schon an diesem Geburtstag, da am 12. November 1955. Ja, wenn wir uns die Bundeswehruniform anschauen, hat die ziemlich wenig mit Bundeswehr zu tun. Wenn wir uns mal vorstellen, wir würden da jetzt die Abzeichen entfernen und stellen den 1955 auf den Marktplatz, der fällt nicht auf. Das ist im Grunde ein ziviler Anzug mit einer Schirmmütze, aber der trägt ganz wenig Militärisches. Und das transportiert so den Geist, wie die Bundeswehr sich nicht gesehen hat, aber gesehen werden sollte. Sie soll nicht nach Wehrmacht aussehen. Es gab damals dieses Schlagwort Armee ohne Pomp. Soldaten, die wie Zivilisten aussehen, das sollte die militärskeptische westdeutsche Öffentlichkeit davon überzeugen, dass die Bundeswehr eine demokratische Truppe war. Die große Gefahr, die Adenauer sah, war, dass sich die Geschichte der Weimarer Republik wiederholt. Und damals war es ja so, dass der Staat, dieser Weimarer Staat, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern keine Akzeptanz gefunden hat, auch nicht bei der Reichswehr. Und dass die Republikanisierung der Reichswehr, für die es anfangs Chancen gab, dass die nicht gelungen ist. Sie war zwar kein Staat im Staate, aber sie war sicherlich auch nicht eine Stütze der Weimarer Verfassung. Adenauer ging es darum, dass die Bundeswehr eine Armee der Republik werden sollte und nicht nur eine Armee in der Republik. Und dazu war er bereit, einen Kompromiss zu machen. Der Kompromiss sah so aus, dann die Ehrenerklärung von ihm, aber auch von Eisenhower: Wenn ihr ehrenvoll gekämpft habt, in Anführungsstrichen, was immer das sein sollte, also wenn ihr euch nicht nachweislich an Kriegsverbrechen beteiligt habt. Und wenn ihr euch auf den Boden des Grundgesetzes stellt und den 20. Juli anerkennt, dann seid ihr willkommen. Und nur diejenigen, die dazu nicht bereit waren, diejenigen, die nicht nur Nationalsozialisten waren, sondern immer noch waren, die wollte man ausschließen. Auge gerade! Auf! Warnsuchachtung! Die Entnazifizierung der neuen Truppe gelang aber nur halbwegs, schreibt Sönke Neitzel in seinem Buch Deutsche Krieger. Mit den Verbrechen der Wehrmacht wollten sich in den Anfangsjahren der Bundesrepublik nur wenige auseinandersetzen. In Romanen von Hans Helmut Kirst und Paul Karell wurden tapfere Soldaten als Opfer der NS-Diktatur dargestellt. Im Personalbestand der Bundeswehr kam es zu einer unheilvollen Kontinuität zur Nazizeit. Von 553 Bewerbungen für die höheren Dienstposten wurden 85% angenommen. Zudem wurden 45 dienstgradniedrigere Offiziere der Waffen-SS eingestellt, auf die man aus fachlichen Gründen nicht glaubte, verzichten zu können. Im Übrigen, die DDR hat es anders gemacht. Wir haben natürlich auch Wehrmachtssoldaten gehabt, aber aus dem Mannschaftsdienstgrad Unteroffiziere. Ganz wenige höhere Offiziere, die ehemaligen Generale der Wehrmacht, wurden 58 alle entlassen, weil man nach dem Ungarnaufstand Angst hatte, da ist sozusagen ein Staat im Staate. Die Folge war, dass die NVA sicher in der Anfangszeit nicht so schlagkräftig war wie die Bundeswehr. Und wahrscheinlich haben sich dann beide Streitkräfte im Laufe der 70er Jahre angeglichen. Die NVA hatte deswegen keinerlei Wehrmacht-Tradition, hatte Tradition einer sozialistischen Armee, spanischer Bürgerkrieg, Bauernkriege. Einziger Berührungspunkt war dann die preußischen Reformen, auf die sich beide bezogen. Nicht nur die Aufnahme ehemaliger Nazis in die Bundeswehr sorgte in der westdeutschen Bevölkerung für Unmut. Die Wiederbewaffnung wurde oftmals schlechthin abgelehnt. Nach den traumatischen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges wollten viele Deutsche nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen. Pazifismus schien die einzige Lösung. Außerdem untergrub die Wiederbewaffnung die Möglichkeit der Wiedervereinigung des geteilten Deutschland. Innenminister Gustav Heinemann trat aus Protest gegen Adenauers Wiederbewaffnungspläne zurück. Im Militärhistorischen Museum wird ein Wahlplakat der Gesamtdeutschen Volkspartei, GVP, für die Bundestagswahl 1953 gezeigt. Slogan: Ohne Krieg. Wir rufen beiden Teilen unseres Volkes zu: Lasst euch nicht gegeneinander bewaffnen. Darum deine Partei, die Gesamtdeutsche Volkspartei. Und dann beginnt ja die Diskussion für die Wiederbewaffnung. Und in dieser Zeit gab es massive Proteste dagegen. Auch dann, als es um die Bundeswehr, als eine nationale Armee ging. Und die Minderheit, die gegen die Streitkräfte war, war sehr, sehr heterogen. Also das gab von links nach rechts. Also es gab natürlich die üblichen Gruppen auf der linken Seite der Sozialdemokratie, die evangelische Kirche. Es gab aber auch national eingestimmte Deutsche, die glaubten, mit der Gründung von westdeutschen Streitkräften sei die Teilung zementiert. Der evangelische Theologe Martin Niemöller kritisierte die Wiederbewaffnung. Adenauers Sicherheitsberater, dann erster Verteidigungsminister Theodor Blank, wurde bei Auftritten mehrfach ausgebuht und mit Eiern beworfen. Nach der Einberufung der ersten Freiwilligen in die Bundeswehr folgte die Einführung der Wehrpflicht. Denn die Bundesrepublik hatte der NATO eine Truppe mit 500.000 Mann versprochen. Der evangelische SPD-Bundestagsabgeordnete, Gründer des Bundes, kriegsgegnerischer Pfarrer und Präsident der Deutschen Friedensgesellschaft, Fritz Wenzel, formulierte am 11. Juli 1956 seine Ablehnung der Wehrpflicht im Bundestag. In einem gespaltenen Deutschland jedenfalls werden wir jeden Versuch, Einheit und Freiheit mit Waffengewalt, die eine Aufrüstung in Ost und West geschaffen hat, zu schaffen, mit ihrem völligen Verlust um den Preis eines deutschen Bruderkrieges zu bezahlen haben. Daher kommt, ob Pazifist oder nicht, unser unbedingtes Nein zur Wiederaufrüstung und zu der in der letzten Woche im Bundestag beschlossenen Wehrpflicht. Adenauer aber setzte die Wiederbewaffnung und die Einführung der Wehrpflicht gegen die Widerstände der Opposition durch und begründete seine Entscheidung so. In der gegnerischen Presse sagt man gern, wir betrieben eine Politik der Stärke. Das ist einfach lächerlich. Der Besitz von 12 deutschen Divisionen macht wirklich in der heutigen Zeit Deutschland nicht stark. Aber was wir erstreben, ist der Zusammenschluss der freien Völker des Westens, einschließlich Deutschlands. Weil wir überzeugt sind, dass alsdann die Sowjetunion aussichtsreiche und vernünftige Verhandlungen aufnehmen wird. So rückten 1957 die ersten Wehrpflichtigen in die Kasernen ein. Dort sollte jetzt ein demokratischer Geist herrschen. Anders als in den deutschen Streitkräften früherer Zeiten, die Drill- und Kadavergehorsam gefördert hatten. Wolf Graf von Baudissin erarbeitete das Konzept der inneren Führung. Es entstanden neue zivile Kontrollinstanzen und eine neue Traditionskultur, die mit den soldatischen Werten der NS-Zeit brechen und das Primat der Politik über die Streitkräfte sicherstellen sollten. Die Bundeswehr wurde als demokratische Parlamentsarmee konzipiert. Also wir sind hier im Kabinett zur Aufstellung der Bundeswehr, zur sogenannten Neukonzeption der Bundeswehr. Sie brauchte natürlich Kontinuitäten, aber auch Diskontinuitäten zur Wehrmacht. Ja, wir haben Personal, das aus der Wehrmacht übernommen wurde. Wir haben gewisse Verfahrensgrundsätze, die übernommen wurden. Aber man hat einen konzeptionellen Neuanfang damit gemacht, dass man gesagt hat, das innere Gefüge der vorherigen deutschen Streitkräfte, explizit der Wehrmacht, übernehmen wir nicht. Früher hieß es inneres Gefüge, wir nennen es dann innere Führung. Ich nenne sie mal die Organisations- und Führungsphilosophie der Bundeswehr. Und in dieser Organisations- und Führungsphilosophie sind viele Grundsätze festgelegt, wie zeitgemäße Menschenführung, der Soldat in der Demokratie. Zur demokratischen Organisationsstruktur der Bundeswehr gehörte, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr dem höchsten zivilen Ministerialbeamten nachgeordnet wurde. Ein von der Regierung unabhängiger Wehrbeauftragter vertrat die Interessen der Soldaten. Man muss aber dazu sagen, dass das keine originär deutsche Erfindung ist, sondern der damalige Bundestagsabgeordnete der SPD, Ernst Paul, hat das in seinem schwedischen Exil während des Zweiten Weltkrieges kennengelernt. Sowohl das innere Gefüge, also die innere Führung der Bundeswehr, geht auf ein schwedisches Vorbild zurück, als auch der Wehrbeauftragte, der Milizieombudsmann. Die Idee ist, einen speziellen Beauftragten des Deutschen Bundestages, des Parlaments, der also auch dann nicht mehr Mitglied des Bundestages ist, auch nicht zur Regierung gehört, sondern nur dem Deutschen Bundestag als dem, der für die Streitkräfte verantwortlich zeigt, als Kontrollorgan. Ja, man wollte nicht mehr die Situation wie vor 1945, wie in der Weimarer Republik, dass sich das Parlament nicht für die Belange der Streitkräfte interessiert hat. Und er hatte die gesetzliche Aufgabe, die Einhaltung der Grundsätze der inneren Führung zu kontrollieren und die Einhaltung der Grundrechte. Der Soldat der Bundeswehr ist Staatsbürger in Uniform. Eine neue demokratische Kultur sollte die Bundeswehr prägen, wie Sönke Neitzel in seinem Buch Deutsche Krieger schreibt. Im Soldatengesetz waren alle Sonderrechte von Soldaten abgeschafft. Fortan hatten sie dieselben Rechte und Pflichten wie alle anderen Bürger und wurden auf die Werte und Normen der freiheitlich-demokratischen Ordnung des Grundgesetzes verpflichtet. Ehre, Mut, Kämpfer und Opfertum kamen nicht mehr vor. Treue und Tapferkeit standen nicht mehr im Zentrum der Werteordnung. Maßstäbe für eine demokratisch verfasste Bundeswehr wurden in den 50er Jahren von Bundespräsident Heuss angemahnt, der den Widerstand des 20. Juli 1944 als traditionsbildend bezeichnete. Eine pathosreduzierte Truppe, die keine pompösen öffentlichen Rituale und nur einen moderaten Gleich, nicht Stechschritt pflegte. Die Betonung der Einbindung der Soldaten in die Gesellschaft. All das sollte einen totalitären Missbrauch der Bundeswehr verhindern und die Kritiker der Wiederbewaffnung besänftigen. Graf Wolf von Baudissin prägte den bis heute gültigen Begriff vom Staatsbürger in Uniform. Eine Formel, die sowohl auf eine antiautoritäre Gesittung des Soldaten zielt, als auch auf die parlamentarische Kontrolle der Bundeswehr. Die Realität sah aber oft anders aus, meint der Militärhistoriker Detlef Bald, der 2005 eine kritische Geschichte der Bundeswehr veröffentlicht hat. Diese Vorstellungen der inneren Führung verträgt sich überhaupt nicht mit dem, was in den 50er und 60er Jahren in der Bundeswehr realisiert wurde. Das beginnt bei Eid und Gelöbnis, die Baudissin auch nicht mehr zuträglich halten wollte, die er ablehnte. Es beginnt damit, dass er andere Formen einer arbeitsfunktionsorientierten Kooperation in der Bundeswehr einführen wollte. In einer früheren Form hatte der Drill eine militärische Funktion, die heutzutage in den 50er und 60er Jahren schon beinahe obsolet wurde, die aber aus traditionalistischen Gründen und der Hierarchie des Dienst- und Befehls- und Gehorsamsystems für unerlässlich gehalten wurde in einem traditionellen Berufsverständnis. Gegenüber den Idealen der inneren Führung war die Diskrepanz in den ersten Jahrzehnten der Bundeswehr extrem hoch. Das sah in einem modernen Berufsverständnis Baudissin damals schon. Er lief aber voll gegen eine Betonwand der harten Köpfe auf der Harthöhe des Ministeriums. Still! Nicht euch! Arm gerade! Auf! Zum Einmarsch der Truppenfahne! Augen rechts! Der Abschied von gestern. Der Bruch mit den alten militaristischen Traditionen brauchte Zeit. Dennoch unterschied sich in Bezug auf ihr öffentliches Auftreten die Bundeswehr deutlich von der NVA, die noch immer den Stechschritt pflegte. Im soldatischen Alltag ging es freilich ähnlich zu, wie im Militärhistorischen Museum ein eigener Raum demonstriert. Die Betten, wenn ich vergleiche, Nationale Volksarmee und Bundeswehr, die Einrichtung der Stuben mit den Spinden, das ist durchaus vergleichbar. Bundeswehr und NVA waren Wehrpflichtarmeen, wobei die Nationale Volksarmee die Wehrpflicht ja erst nach dem Mauerbau interessanterweise eingeführt hat. Aber das prägt natürlich den Geist beider Armeen. Das heißt, die Masse der Soldaten ist in der Regel nicht freiwillig in dieser Armee. Es besteht auf beiden Seiten eine Wehrpflicht. Interessant aber zu betrachten, wie viele Parallelen wir in der Ausbildung haben und teilweise auch im militärischen Geist haben. Also teilweise ähneln sich tatsächlich die Ausbildungsvorschriften, außer natürlich, wenn es um die, wie es die Soldaten genannt haben, Rotlichtbestrahlung geht. So haben die das benannt, was in der Bundeswehr politische Bildung heißt. Die NATO-Strategie der massiven Vergeltung wies auch der Bundeswehr ihre Rolle zu. Mit ihrer Luftwaffe, Stichwort Starfighter, sollte sie im Ernstfall taktische Atomwaffen auf die Streitkräfte des Warschauer Paktes werfen. Also vor allem das Gebiet der DDR angreifen. Außerdem wurde ein großes Heer für die konventionelle Verteidigung aufgebaut. Die Bundesregierung hatte den Alliierten versprochen, 500.000 Mann in 3 Jahren. Das hat sich als nicht machbar erwiesen, diese 12 Divisionen des Heeres, sondern das ist eigentlich ein Personalstand, den man erst Ende der 60er Jahre erreicht hat. Was viel schneller ging, war die Luftwaffe und die nukleare Abschreckung der Luftwaffe. Deswegen war in den 50er und bis Mitte der 60er Jahre die bedeutendere Streitmacht. Und erst dann beginnt es Richtung Heer zu wechseln. Die 12. Panzerdivision in Bayern wird 1966 der NATO assigniert. Man erreicht eigentlich dann Ende der 60er Jahre eine Struktur der Landstreitkräfte, so wie man sie versprochen hatte, mit 500.000 Mann und eine Kriegsstärke von 1,2 Millionen Mann. Das heißt, im Krieg wollte man 700.000 Reservisten einberufen. Von der Strategie der Massive Retaliation schaltete man in den 60er Jahren um auf die der Flexible Response. Weil man sagt, wenn es jetzt schon einen kleinen Vorstoß des Warschauer Paktes gibt, sagen wir mal Eroberung West-Berlins oder einen Vorstoß nach Hamburg, kann dann die Reaktion sein, dass wir sofort Tausende von nuklearen Sprengköpfen einsetzen. Das wohl nicht. Und dann ging es immer um eine angemessene Antwort, dass man ja den eigenen Staat bewahren wollte und nicht in einem Hagel von alliierten Nuklearsprengköpfen verdampfen sehen wollte. Also die Idee war, mit den konventionellen Streitkräften möglichst nah an der Zonengrenze den Stoß des Warschauer Paktes aufzufangen und zu verzögern, um dann zu einem Gegenangriff überzugehen und möglichst schnell das eigene Territorium zu befreien. Deswegen in dieser Logik sollte die Bundeswehr konventionell möglichst stark sein. Wir haben 38.000 Mann in der Marine gehabt, 110.000 Mann in der Luftwaffe und das Heer waren 300 irgendwas. Wir haben dann ab den 70er Jahren einen Bestand von über 4.000 Panzern, 2.000 gepanzerten Fahrzeugen, 1.000 Artilleriegeschützen und etwa 250.000 Tonnen Munition, die man eingelagert hatte. Und damit wollte man zwischen 10 und 20 Tagen hochintensives Gefecht kämpfen. Die ganzen Planungen waren vorgesehen, maximal auf einen Monat. Es war eigentlich eher so ein Szenarien, 1, 2, 3 Wochen, weil alles andere war da nicht voraussehbar, war auch logistisch nicht mehr planbar. Und die große Frage war, können wir den Einsatz von Atomwaffen verhindern und kämpfen, um der Politik Zeit zu geben, einen solchen Konflikt zu beenden. Wir sehen eine Übungsgranate, 203 mm, die einen Atomsprengkopf tragen kann, die aber aus den Beständen der Bundeswehr stammt. Und nun ist die Frage, warum übt denn die Bundeswehr mit Nukleargranaten? Die Bundeswehr hat doch keine eigenen Atomwaffen. Nein, aber die Bundeswehr hat die Trägersysteme. Die Bundeswehr bildet aus, an amerikanischen Atomwaffen auch selber diese amerikanischen Atomwaffen einzusetzen. Das ist eben keine Bombe, das ist eine Granate, die wird mit einem Geschütz, mit einer Haubitze verschossen. Die hat eine Reichweite von weniger als 20 Kilometern und es ist eine Nuklearwaffe. Wir haben hier auch Besucher, die daran Dienst geleistet haben. Denen war schon klar, wenn das Ding zum Einsatz kommt, dann werden wir auch durch unsere eigenen Waffen getötet. 5 seconds to go and... Verständlich, dass angesichts solcher Planungen und Szenarien, die Deutschland zum atomaren Schlachtfeld gemacht hätten, die Proteste gegen die Aufrüstung, vor allem die Nuklearrüstung, nicht aufhörten. Wenn ein Krieg automatisch den Atomkrieg, also die Selbstvernichtung der Menschheit, bedeutete, war Frieden schaffen ohne Waffen die einzige vernünftige Option. Die Ostermarschierer, die sich 1960 zum ersten Mal von Hamburg aus auf den Weg machten, knüpften an die britische Bewegung für nukleare Abrüstung an. Und sie hatten die Mahnungen des Philosophen Karl Jaspers im Kopf, der in seinem Buch »Die Atombombe und die Zukunft der Menschheit« angesichts der möglichen kollektiven Selbstvernichtung eine neue, vernunftgeleitete Weltpolitik forderte. Die deutsche Friedensbewegung war aber nicht nur eine Reaktion auf die Atomkriegsangst, die in der Kuba-Krise 1963 kulminierte, sondern auch eine moralisch-politische Antwort auf den von Hitler begonnenen Zweiten Weltkrieg, der 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. Die Aufarbeitung der Vergangenheit, nicht zuletzt des Holocaust, führte zu der Forderung »Nie wieder Krieg«. Im Kino lief 1964 die Atomkriegssatire »Dr. Strangelove« von Stanley Kubrick. Dr. Strangelove. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. A moving picture. Attack, Russia. Oh. Der Widerstand gegen die Bundeswehr speiste sich aber nicht nur aus Kriegsangst, sondern auch aus der Kritik am, trotz Traditionserlass und innerer Führung, noch immer vorhandenen autoritären Schleifergeist in der Truppe. Bei einem Manöver ertranken 1957 15 Wehrpflichtige in der Iller. In Nagold brach ein Soldat 1963 beim Dauerlauf tot zusammen. Erste Skandale, die dem Image der Bundeswehr nicht gerade dienten. Über das Iller-Unglück gab es im Deutschen Bundestag am 26. Juni 1957 eine heftige Debatte. Verteidigungsminister war damals Franz Josef Strauß. Die ausführliche Behandlung dieses Unglücksfalles in der Öffentlichkeit und die Erregung sind umso verständlicher, als es sich bei den tödlich verunglückten Soldaten um Wehrpflichtige handelt, die zur Ableistung des Grundwehrdienstes einberufen worden waren. Vielfach wird der Vorwurf erhoben, der Aufbau der Bundeswehr erfolge zu schnell. Das heißt, die Bundeswehr sei bei ihrem gegenwärtigen Ausbildungsstand, insbesondere wegen des Mangels an geeigneten Ausbildern, noch nicht in der Lage, Wehrpflichtige sachgemäß auszubilden. Ferner ist in der Öffentlichkeit vereinzelt der ernstzunehmende Vorwurf erhoben worden. Der alte Barras oder der Typ Himmelstoß sei in der Bundeswehr wiedererstanden. Nach allen bisherigen Feststellungen hat kein Soldat gegen die Stabsunteroffiziere Julitz und Schäffler derartige Vorwürfe erhoben. Für Bundeskanzler Konrad Adenauer und seinen Verteidigungsminister war es nach der politisch heftig umstrittenen Gründung der Bundeswehr wichtig, das Unglück nicht auf Fehler des militärischen und politischen Systems zurückzuführen. Es sind 15 junge Soldaten der Bundeswehr, die durch dieses Unglück ihr Leben auf einmal verloren haben. Aber die Gerechtigkeit gebietet festzustellen, dass die manchmal geäußerten Meinungen über die angeblich höheren Unfallziffern in der Bundeswehr nicht zutreffen. Der oppositionelle Bundestagsabgeordnete Fritz Eschmann, SPD, verwies dagegen auf offensichtliche Ausbildungsmängel bei der jungen Bundeswehr. Hier, glaube ich, kann man eben sagen, dass im tiefsten Grunde die Schuld für diese Geschehnisse es die Ergebnisse der verfehlten Wehrpolitik des Herrn Bundeskanzlers und seiner Regierung und des Verteidigungsministers und, meine Damen und Herren, der dafür zuständigen Verantwortlichen, und das sind Sie, die Sie jetzt glauben, das mit einem lächelnden und mit abwehrenden Zwischenrufen abtun zu können. Dann sehen Sie sich einmal um, dass man glaubt, das mit Lachen abtun zu müssen. Meine Damen und Herren, es gibt keinen Zweifel darüber, dass die Ausbildung der Ausbilder in unserer Bundeswehr auf Kosten des übereilten und überhasteten Aufbaus der Bundeswehr gegangen ist. Auch im Spiegel wurde die politische Dimension des Unglücks aufgegriffen. Der oberste Befehlshaber der Westdeutschen Bundeswehr, Kriegsoberleutnant und Bundesverteidigungsminister Dr. H.C. Franz Josef Strauß, wünscht diese schaurige Katastrophe mit der leeren Floskel zu erklären. 15 junge wehrpflichtige Soldaten haben durch Verquickung besonders tragischer Umstände den Tod gefunden. Dass der Minister den strukturellen Schaden in der Armee erkannt und als tragischen Umstand auch die Tatsache empfunden hat, dass Wehrpflichtrekruten in unfertige Rahmenverbände hineingezwungen wurden, ist so gut wie ausgeschlossen. Der übereilte Aufbau der Bundeswehr war Realität. Eine Konsequenz des Kalten Krieges, zu der die Stationierung auch großer amerikanischer Truppenverbände in der Bundesrepublik gehörte. Die propagierte deutsch-amerikanische Freundschaft führte auch zum Import des American Way of Life. Und wer hätte ein besserer Botschafter dafür sein können als der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, der seinen Wehrdienst 1958 bis 1960 im hessischen Friedberg als normaler Soldat ableistete. Nach seiner Rückkehr in die USA drehte er den Film G.I. Blues, in dem er seine Version eines bekannten deutschen Volksliedes sang. Muss ich zum Städtelein raus, Städtelein raus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Einen Einschnitt in der Geschichte der Bundeswehr brachte das Jahr 1968. Die Verweigerungszahlen stiegen. Die außerparlamentarische Opposition forderte die Auflösung der Bundeswehr und den Austritt aus der NATO. Die verstärkt in den 60er Jahren einsetzende Aufarbeitung der NS-Vergangenheit führte dazu, dass die Bundeswehr kritisch auf ihre Traditionen hin durchleuchtet wurde. Das Traditionsverständnis der Bundeswehr geht davon aus, dass vorherige deutsche Streitkräfte keine Tradition bilden für die Bundeswehr. Wehrmacht, Reichswehr, kaiserliche Kontingentarmeen sind als Institutionen nicht traditionsbildend. Die Realität sah aber oft anders aus, wie sich in der Namensgebung von Kasernen deutlich ablesen ließ, die oft noch alte Nazis würdigte. Der Publizist Ralf Giordano warf daher der Bundeswehr eine Traditionslüge vor. Diese Kasernen sind benannt worden nach Leuten, von denen sich jeder demokratische Geist fragt, wieso werden die zu Kasernenpatronen? Nicht nur was die Nazi-Zeit, sondern auch was Theodor Körner anbetrifft. Man muss mal lesen, was dieser Mann damals bei den sogenannten Befreiungskriegen von sich gegeben hat. Da bleibt dann das Blut in den Adern stehen. Fehlt bloß, dass er mit Messer und Gabel sich kannibalisch vergeht an Franzosen. Diese Kasernenpatrone, das ist ein schauerliches Kapitel der bundesdeutschen Geschichte. Die Bundeswehr schien den Ansprüchen der Baudissinschen Reformen nicht gerecht zu werden. Kritik an der mangelhaften Aufarbeitung der Geschichte war das eine. Das andere, dass die Bundeswehr Anfang der 80er Jahre in schweres Fahrwasser geriet, weil die Strategie der Flexible Response zur sogenannten Nachrüstung mit den amerikanischen Mittelstreckenraketen Pershing II führte, die ein Gegengewicht zu den sowjetischen SS-20 bilden sollten. Massive Proteste einer neu entstehenden Friedensbewegung waren die Folge. Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht den Stein. Die Angst vor einem Atomkrieg, auch befeuert durch verantwortungsloses Säbelrasseln aus den USA, trieb die Deutschen zu Hunderttausenden auf die Straße. Auch die heutige Wehrbeauftragte der Bundeswehr, die SPD-Politikerin Eva Högel, nahm damals an Aktionen teil. Ich kann mich sehr gut an die 80er Jahre erinnern. Ich bin selbst Jahrgang 1969 und ich war auch an zahlreichen Friedensdemonstrationen, weil ich in der evangelischen Kirche sehr intensiv mitdiskutiert habe zum Thema Friedenspolitik. Es hat uns ja alle beschäftigt. Und deswegen kann ich mich da gut dran erinnern, dass natürlich die Kritik auch in Richtung Bundeswehr ging. Diese Raketen machen unser Land. In Hamburg gab es 1980 während des Kirchentages eine erste große Demonstration. Weitere folgten in der Bundeshauptstadt Bonn. In Neu-Ulm wurde eine Pershing-Kaserne von Demonstranten blockiert. Zivilen Ungehorsam und gewaltfreien Widerstand sah man als legitime Mittel des Protests. In Mutlangen fand im Herbst 1983 vor einer anderen amerikanischen Pershing-Kaserne eine große Blockadeaktion statt, an der sich zahlreiche deutsche Prominente, Schriftsteller, Intellektuelle, auch Politiker beteiligten. Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd, das wird von diesem Wochenende ein Begriff sein, Symbol und Wegmarke zugleich. Denn hier, liebe Freunde, in Mutlangen wurde gezeigt, wie verführerisch und ansteckend, wie zeichensetzend und zum Umlernen einladend Friedlichkeit sein kann. Friedensliebende Bürger protestierten gegen die Nachrüstung und warnten vor der Militarisierung der Gesellschaft. Manche forderten einen Austritt der Bundesrepublik aus der NATO. Ein Grund zur Resignation. Denn die Entscheidung über die Stationierung der Raketen fällt nicht im Parlament in Bonn. Diese Frage wird auf der Straße entschieden. Wir brauchen in Deutschland und in Europa, solange es steht, nicht mehr Mittel der Massenvernichtung, sondern weniger. Und deshalb sagen wir Nein zu immer mehr Atomraketen. Und Ja sagen wir zu der Forderung, dass der Frieden endlich organisiert werde. Oberstleutnant Heiner Möllers. seit 1984 Berufssoldat in der Bundeswehr, heute Projektleiter für Bundeswehrgeschichte am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, stand der Friedensbewegung in jenen Jahren kritisch gegenüber. Weil eben in einer sehr starken Simplifizierung dieses Mehr an Atomwaffen per se als ein Mehr an Gefahr, als ein Mehr an Risiko, als ein Mehr an Zerstörung interpretiert wurde. Und in meinem persönlichen Umfeld, also in der Realschule 10. Klasse, wo die Polarisierung richtig zuschlug, und auch später auf dem Gymnasium, war eben bei vielen die Auffassung, diese amerikanischen Atomraketen brauchen wir nicht, aber es wurde vollkommen ausgeblendet, dass eben auf der anderen Seite die Sowjetunion und der Warschauer Pakt schon ein erquickliches Arsenal eben auch an modernen und modernsten Atomwaffen hatte. Das heißt, es war eine sehr stark auf die Kritik an den USA bezogene Wahrnehmung und die andere Seite wurde ausgeblendet. Man kann den christlich inspirierten Pazifismus der 1980er Jahre rückblickend als idealistisch-utopischen Überschwang, wenn nicht gar als das Illusionäre der Friedensbewegung bezeichnen. Die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg schien vergessen, dass die Welt und Deutschland nur deshalb von den Nazis befreit worden waren, weil die Amerikaner ihre Wirtschaft auf Kriegsproduktion umgestellt und die Tigerpanzer der Wehrmacht mit Sherman-Panzern bekämpft hatten. Mit Appeasement und der Bergpredigt kann man zum totalen Krieg entschlossene Despoten nicht beeindrucken. Für Helmut Kohl schreibt Sönke Neitzel in seinem Buch Deutsche Krieger: Waren die Protagonisten der damaligen Friedensbewegung schlicht und einfach Vaterlandsverräter? Damit meinte er wohl nicht nur jene, die nachweislich im Sold von Erich Mielke standen, sondern auch jene Teile von SPD und Grünen, die mit der Idee eines Vaterlandes, das es gegen die kommunistische Diktatur zu schützen galt, nichts mehr anfangen konnten. Tatsächlich hatte sich in der Bundesrepublik eine starke pazifistische Kultur etabliert. Das Land sah sich als postheroische Friedensgesellschaft. Auch in der Bundeswehr war dieser Geist vorhanden. Die Generalität hat natürlich versucht, diese Truppe auf einen Krieg vorzubereiten. Aber die Realität war, wenn man am Wochenende nach Hause fuhr, natürlich tiefster Frieden. Auch die Übungsmöglichkeiten, also die Darstellung eines Krieges, der ja ein Zusammenprall von zwei militärischen Kolossen gewesen wäre, war ja gar nicht zu simulieren. Man bekam diese Friedensarmee nicht wirklich kriegsbereit, also nicht wirklich so, wie es eigentlich hätte sein sollen, und weil man auch an die Grenzen der Friedensgesellschaft stand. Das Thema ist zum Beispiel Tiefflieger. Natürlich hätte die Bundeswehr noch viel mehr, noch viel tiefer fliegen müssen, üben müssen, um auch die Flugstunden zu bekommen. Aber durch die Lärmbelästigung, es hatte alles seine Grenzen. Man konnte auch nicht bei den Herbstmanövern die gesamte Landwirtschaft ruinieren. Die Bundeswehr war nie so gut, wie sie selber sein wollte. Ob die Bundeswehr einen Angriff des Warschauer Paktes hätte abwehren können, daran gibt es Zweifel. Zum Glück kam es nie zum Ernstfall. Der Kalte Krieg ging überraschend zu Ende, als die Bundeswehr ihre größte Stärke und Kampfkraft erreicht hatte. Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Eine Zeitenwende. Man begriff noch nicht, was das für die Bundeswehr heißen würde. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Kurze Zeit nach Bekanntgabe der Grenzöffnung durch die DDR hat in Berlin ein Ansturm auf die Grenzübergänge eingesetzt. Viele hundert Ostberliner kamen ohne Schwierigkeiten in den Westteil der Stadt. Wohin gehen Sie jetzt? Erstmal nur rüber und schauen. Einfach nur gucken und glücklich sein. Und wohin? Wissen wir noch nicht. Einfach nur gucken und glücklich sein. November 1989. Die Deutschen waren angeblich das glücklichste Volk der Welt. Die Mauer fiel und das zweigeteilte Deutschland war auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Mit der Auflösung der Sowjetunion 1991 endete der Kalte Krieg. Der eiserne Vorhang hob sich. Die Spaltung des Kontinents in Ost und West war Vergangenheit. Jahrzehntelang hatten sich NATO und Warschauer Pakt bis an die Zähne bewaffnet gegenübergestanden, bereit, einander mit Nuklearwaffen auszulöschen. Jetzt stand Abrüstung auf der Agenda. Frieden schien möglich. Was Anhänger der Friedensbewegung in den 1980er Jahren nur gehofft und auf den Straßen skandiert hatten, Schwerter zu Pflugscharen, klang nicht mehr unrealistisch. Für die Bundeswehr bedeutete diese Zeitenwende des Jahres 1990 die größte Zäsur ihrer Geschichte. Eine 500.000 Soldaten, die zur Landes- und Bündnisverteidigung Gewehr bei Fuß gestanden hatten, waren nicht mehr nötig. Man begann mit dem Abbau von Personal und Waffen. Schwerter zu Pflugscharen im wörtlichen Sinn. Panzer wurden eingemottet oder zu Altmetall verarbeitet. Und die ostdeutsche Armee, die NVA, wurde aufgelöst. Ein Teil ihrer mehr als 90.000 Zeit- und Berufssoldaten in die Bundeswehr integriert. Endlich Frieden. Europa schickte sich an, zusammenzuwachsen. Freude schöner Götterfunken. Am 12. September 1990 unterzeichneten die beiden deutschen Staaten und die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, USA, Großbritannien, Frankreich, Sowjetunion, in Moskau den 2+4-Vertrag. Er schuf die Voraussetzungen für die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990, verlieh Deutschland die volle Souveränität und sah die Abrüstung der Bundeswehr auf 370.000 Mann vor. Ab 1994 sollten es noch 340.000 Soldaten sein. Die NVA hat man im Wesentlichen abgewickelt. Ein Großteil der NVA-Wehrpflichtigen waren ja schon entlassen. Man hat dann einige 10.000 von den NVA-Soldaten erst mal für 2 Jahre übernommen. Die konnten sich dann wieder bewerben. Und man hat sie dann über die 1990er Jahre, ich sage mal, ausgefasst, de facto abgewickelt. Und heute sind vielleicht noch 200 Soldaten übrig, die in der NVA gedient hatten. Der Kalte Krieg war Vergangenheit. Dennoch hielt die Bundeswehr zunächst an der Landes- und Bündnisverteidigung fest. Aus verständlichen Gründen, meint der Militärhistoriker Sönke Neitzel. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass bis 1994 noch 300.000 sowjetische Soldaten in Ostdeutschland standen, von denen auch nicht jeder wusste, wie sie sich verhalten würden. Der Abzug ist reibungslos verlaufen. Aber die Hauptaufgabe auch der NATO war zu diesem Zeitpunkt immer noch Landes- und Bündnisverteidigung. Wir müssen ja daran erinnern, dass im Kosovo-Krieg 1999, wenn Milosevic nicht eingelenkt hätte auf die Luftangriffe, eine NATO-Bodenoffensive geplant wurde. Und für diese NATO-Bodenoffensive waren 2 amerikanische und 2 europäische Divisionen vorgesehen. Und in diesen europäischen Divisionen sollten 2 Brigaden der Bundeswehr stehen. Also es hätte dazu kommen können, dass 2 Brigaden der Bundeswehr in einen veritablen Landkrieg verwickelt worden wären. Deswegen brauchte man immer diese Fähigkeiten. Der Tag, an dem wir heute hier zusammenkommen in Berlin, ragt unter den denkwürdigen Ereignissen als ein Schlusspunkt der Nachkriegsgeschichte Europas heraus. Fast 50 Jahre, nachdem die sowjetische Armee das Gebiet des damaligen Deutschen Reiches erreichte, verlassen heute russische Soldaten unser Land. Sie gehen nicht als Besatzung, sie gehen als Partner, sie gehen als Freunde. Die letzten russischen Truppen zogen 1994 aus Ostdeutschland ab. Im Militärhistorischen Museum in Dresden hängt ein Plakat, das zwei fröhlich aus einem abfahrenden Zug winkende russische Soldaten zeigt. Aufschrift: Wir kehren in die Heimat zurück im festen Glauben an Frieden und gute Nachbarschaft. Diese Hoffnung teilten auch die Deutschen. Von über 600.000 Soldaten, die im Jahr 1990 Bundeswehr plus NVA zählten, schrumpfte die Truppe in drei Jahrzehnten auf heute ca. 182.000 Soldaten zusammen. Und die Wehrpflicht wurde immer weiter verkürzt. Es gab noch Wehrpflichtige, die sind eingezogen worden 1989 und glaubten 18 Monate die Uniform anzuhaben. Dann kam die Wiedervereinigung und dann hat man das schnell abgeschafft. Dann wurden aus diesen 18 Monaten erst 15 und dann 12, weil man ja im Einigungsvertrag festgelegt hatte, dass das Vereinigte Deutschland nur noch 370.000 Mann hat. Wenn man nur noch einen Bruchteil der Bundeswehrsoldaten behalten wollte, brauchte man natürlich auch viel weniger Kasernen. So wurden nach 1990 immer mehr Bundeswehrstandorte abgebaut, Kasernen geschlossen, umgewandelt in Wohn- oder Gewerbegebiete. Im Militärhistorischen Museum hängt eine Karte, die zeigt, wie die Standortdichte immer geringer wurde. Wir hatten bis 1990 zwei waffenstarrende Armeen, die sich in Deutschland gegenüberstanden. Und nun haben wir diese Notwendigkeit nicht mehr nach der Wende. Und natürlich wird dann die Frage gestellt, wozu brauchen wir denn überhaupt die Armee? Die Bundeswehr war fast eine halbe Million Mann stark und nun ist der Feind weg. Und natürlich wird dann gesagt, es muss reduziert werden, weil das eine Kostenfrage ist, brauchen wir diese Streitkräfte? Was machen wir denn mit diesen Streitkräften? Nun haben wir dann in den 90er Jahren schon unter Kohl die ersten Out-of-Area-Einsätze. Kohl sagt, wir werden uns künftig mehr in Blauhelm-Missionen. Wir werden uns international viel stärker engagieren und das verändert langsam natürlich das Bild der Bundeswehr. Die Karte zeigt ein buntes Potpourri von Bundeswehrstandorten über ganz Deutschland verteilt. Sie war in der Fläche und sie war eben auch ein Wirtschaftsfaktor in diesen einzelnen Standorten. Wir haben ja mitunter eine Dichte in Regionen, die nun nicht so wirtschaftsstark sind. Und da ist die Bundeswehr einfach ein ganz wichtiger Faktor, der eben nach und nach reduziert worden ist. Weniger Soldaten, weniger Kasernen, weniger Manöver, weniger zerwühlte Äcker, weniger Tiefflieger, weniger Lärm, Frieden. Militärische Übungen fanden verstärkt in Simulationen und auf Truppenübungsplätzen statt. Francis Fukuyama verkündete das Ende der Geschichte. Die ideologische Konfrontation zwischen kommunistischen und kapitalistischen Staaten war passé. Ein postheroisches Zeitalter der liberalen Demokratie schien angebrochen. Konsumismus statt Kommunismus. Love Parades statt Friedensdemonstrationen. Partystimmung. Abrüstung statt Atomkriegsangst. Die deutsche Öffentlichkeit interessierte sich immer weniger für die Bundeswehr. Die Wehrpflicht wurde verkürzt. Deutsche Soldaten sah man vor allem in Fernsehberichten von ersten Einsätzen im Ausland. Auf dem Balkan, irgendwo in Afrika, alles weit weg. Wie in Goethes Faust, wo die Leute am Osterspaziergang ihren bürgerlichen Frieden genießen. Nichts Besseres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten, weit in der Türkei, die Völker aufeinander schlagen. Die Deutschen verloren die Bundeswehr immer mehr aus den Augen, meint Oberstleutnant Heiner Möllers, seit 1984 Berufssoldat in der Bundeswehr, heute Projektleiter für Bundeswehrgeschichte am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Das, was Horst Kühler mit dem freundlichen Desinteresse meinte, ist wohl am ehesten auch darauf zurückzuführen, dass eben die Bundeswehr erstens einen erheblichen Reduzierungsprozess durchlaufen hat und natürlich auch mit weniger Soldaten in einer größeren Fläche stationiert ist. Das Zweite ist, wir haben natürlich auch viele Standorte erlebt, die personell ausgedünnt wurden oder reduziert wurden oder aufgegeben wurden gar. Und das heißt, die Präsenz der Bundeswehr in der öffentlichen Wahrnehmung ist im Grunde genommen ein immer weiter zurückgehendes Phänomen, vielleicht in heutigen Tagen sogar ein Ausnahmefall. Kein Feind. Nirgends. Das wiedervereinigte Deutschland war in einem zusammenwachsenden Europa von Freunden umgeben. Die Europäische Union schloss sich politisch und wirtschaftlich zusammen. Gab es noch eine militärische Bedrohung? Von wem? In Russland regierte Jelzin. Das Land schien demokratisch zu werden. Endlich konnte man Geld für zivile Zwecke ausgeben. Kindergärten statt Kasernen bauen. Wohlstandsgewinne. Die sogenannte Friedensdividende einstreichen. Nach 1990 geht der Verteidigungshaushalt massiv in den Keller. Also man hatte vorher immer dann 3% oder noch knapp 3%, sind dann glaube ich noch 2,8, 2,7. Und das ist dann im freien Fall, bis man irgendwann nur noch 1,4% ausgibt. Die Bundeswehr schrumpfte immer weiter. Die ursprünglich angepeilte Truppenstärke von 370.000 Soldaten konnte man schon bald nicht mehr halten. Das ging dann permanent bergab, weil auch Kanzler Kohl dann seinem Generalinspekteur Bagger zurief, also sagen Sie mal, das mit der Landes- und Bündnisverteidigung können Sie auf mit dem Scheiß, das ist früher gewesen. Und war natürlich in den 1990er Jahren, erinnern wir uns daran, eine Bündnisverteidigung sowas von irreal gewesen ist. Und sagt, gegen wen? Denn Russland hat seine eigenen Probleme. Ist die Partnerschaft, die man hatte, die NATO-Osterweiterung, Russlands Aufnahme in die G7, NATO-Russland-Rat, das war schlicht nicht vorstellbar. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten. Dann kehrt man abends froh nach Haus und segnet Fried und Friedenszeiten. Die Bundeswehr wurde in den 1990er Jahren, kann man sagen, zum zweiten Mal gegründet, weil alles das, was sie hatte, war jetzt eigentlich nicht mehr so vonnöten. Also man hatte 2200 Leopard 2 Panzer und 2000 andere Panzer, Leopard 1 und zum Teil noch alte M48. Man hatte riesige Munitionsbestände. Die Leopard Panzer gingen in eine Langzeitlagerung. Die wurde mit einer Folie überzogen, da wurde die Luft rausgezogen, also in einem Vakuum. Aber man hat es dann aufgegeben, weil man dachte, dass es zu teuer ist, die dann wieder einsatzbereit zu machen. Und wurden verschrottet verkauft an andere Länder, standen bei der Industrie noch rum, die haben zum Teil ja noch alte Leopard 1 Panzer. Und man hat einfach in dieser Vorstellung gelebt, das brauchen wir nie wieder. Und da waren die Deutschen eben sehr, sehr gründlich, typisch deutsch, nicht? Und sie haben eben keinerlei Vorauskehrungen gemacht. Na, vielleicht brauchen wir das doch mal. Und die Munition ist ja zum Teil vernichtet worden, aber sie ist zum Teil ja auch nicht neu produziert worden und hat einfach die alten Bestände verbraucht. Schwerter wurden zu Pflugscharen, neue Waffen nicht ausreichend beschafft. Der Umbau der Bundeswehr, die nicht mehr vor allem Landes- und Bündnisverteidigung zu garantieren hatte, sondern fit gemacht werden musste für die neuen Auslandseinsätze, blieb Stückwerk. Es fehlten der politische Wille und daher das Geld. Obwohl die Bundeswehr für ihre Out-of-Area-Einsätze, die in den 1990er Jahren begannen, ein ganz anderes Gerät nötig hatte. Die Bundeswehr hätte in den 1990er Jahren komplett modernisiert werden müssen. Also man hätte diese Armee mit viel, viel Geld modernisieren müssen, also Langstreckenflugzeuge, leichtere Fahrzeuge, modernes Funkgerät. Und wenn Sie die Zustandsberichte der 1990er Jahre lesen der Bundeswehr, dann schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, wir haben gar keine Funkgeräte, die auch eine große Reichweite haben. Wir sind eigentlich eine immobile Armee gewesen, die nur in der alten Bundesrepublik kämpfen musste, ganz in der Nähe ihrer Versorgungsdepots. Jetzt sollen wir also auf den Balkan gehen, nach Afrika. Da fehlen alle logistischen Voraussetzungen und um das zu erfüllen, hätte man massiv investieren müssen. Aber genau das wurde nicht gemacht. Genau das Gegenteil wurde ja gemacht. Der Verteidigungshaushalt ist zusammengeschrumpft. Und deswegen hat die Erneuerung der Bundeswehr so lange gedauert. Die Bundeswehr wurde im Rahmen von UN-Missionen auf erste humanitäre Auslandseinsätze geschickt. Wie 1992 nach Kambodscha und 1993 zur Luftraumüberwachung über dem ehemaligen Jugoslawien. Der damalige Verteidigungsminister Volker Rühe legitimierte diese Out-of-Area-Missionen mit den Worten: Wir können nicht tatenlos bleiben, wenn anderswo Frieden gebrochen, das Völkerrecht mit Füßen getreten und Menschenrechte verletzt werden. Wir müssen bereit sein, Mitverantwortung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in der Welt zu übernehmen. Vielen Deutschen war diese neue Politik nicht geheuer. Zu tief saß das Misstrauen gegenüber der Bundeswehr und die Angst, Deutschland könne wieder eine militaristische Macht werden und eine unheilvolle Rolle in der Welt spielen. Kritiker warnten vor einer möglichen Restauration der Bundeswehr in altem militärischen Ungeist. Doch gab die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, wie sie mit der Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht 1995 geleistet wurde, den neuen humanitären Auslandseinsätzen einen gewissen erinnerungspolitischen Flankenschutz. Eine Bundeswehr, die sich ihres demokratischen Wesens in Abgrenzung vom verbrecherischen Wehrmachtsmilitarismus versicherte, konnte im Namen der Verteidigung der Humanität 1993 zum Einsatz in Somalia und 1995 zum Einsatz in Bosnien ausrücken. 3000 Soldaten nahmen dort an der IFOR-Operation teil. 1996 wurde dann das Kommando Spezialkräfte, KSK, geschaffen. Wenn man Somalia anschauen oder auf den Balkan, dann waren das ja, ich sage mal etwas überspitzt, ja mehr Polizeieinsätze, zivile Aufbaumissionen, zum Teil ja rustikal ausgerüstet, aber die Bundeswehr musste ja mit ganz wenigen Ausnahmen in Bosnien oder im Kosovo nie wirklich schießen, hat dann Überwachungsmissionen sozusagen gefahren und dafür reichte das Material erstmal auch aus. Diese Vorstellung, dass man eigentlich auch eine modern ausgerüstete Armee braucht für Auslandsansätze, die war nicht da, dafür gab es keine Lobby. Und die Bundesrepublik Deutschland hat sich mehr denn je als Zivilmacht begriffen. Dieses Selbstbild bekam Risse, als die Bundeswehr bei einem Rettungseinsatz in Albanien zum ersten Mal von der Schusswaffe Gebrauch machte. Im Militärhistorischen Museum Dresden ist der Vorfall dokumentiert. Wir stehen hier vor einem Relikt des ersten Feuergefechts, das die Bundeswehr führen musste. Das war 1997 in Albanien. Damals waren in Albanien Unruhen ausgebrochen, also bürgerkriegsähnliche Zustände. Und Menschen haben sich in die Botschaften in Tirana geflüchtet, unter anderem auch in die Botschaft der Bundesrepublik. Jetzt war die Botschaft keine Festung, die Leute mussten dort raus, die mussten gerettet werden. Einzige Chance, Evakuierung per Hubschrauber. Was sehen wir hier? Wir sehen eine grob skizzierte Pappe. Wenn wir genau hinschauen, diese Skizze zeigt einen Hubschrauber und rings um diesen Hubschrauber Namen. Wie geht ihr in Sicherung? Wie sichert ihr uns? Wie sichert ihr den Hubschrauber, nachdem wir gelandet sind? Ja, das ist eine Evakuierungsoperation, aber die wird gestört, die werden angegriffen, die werden beschossen und die deutschen Soldaten tun etwas, was die Bundeswehr bis dato noch nie gemacht haben, die schießen zurück. Die schlagen diesen Angriff zurück, die zwingen diese Fahrzeuge zum Abdrehen und dadurch kann diese Operation ohne eigene Verluste durchgeführt werden. Es gelingt tatsächlich, diese vielen Zivilisten rauszufliegen aus Tirana. Die Balkankriege führten zum Umdenken, auch bei denjenigen, die bis dahin der Bundeswehr kritisch gegenübergestanden hatten. Vor allem die Grünen, als Partei der Pazifisten, die in der Friedens- und Ökologiebewegung der 1980er Jahre ihre Wurzeln hatte, vollzog einen Kurswechsel. 1998 beteiligten sich die Grünen an der Regierung von Gerhard Schröder und beschlossen 1999, ohne dass es dafür ein UN-Mandat gab, einen Kampfeinsatz der Bundeswehr. Deutsche Tornados bombardierten serbische Stellungen, um einen drohenden Genozid im Kosovo zu verhindern. Der damalige grüne Außenminister Joschka Fischer, der sich für den Waffengang aussprach, wurde auf dem Bielefelder Parteitag im Mai 1999 mit einem roten Farbbeutel beworfen. In einer Vitrine des Militärhistorischen Museums ist das Sakko zu sehen, das er damals trug. Wir sehen hier ein blaues Jackett. Da war ein großer Farbfleck drauf. Dieses Jackett trug Joschka Fischer beim Parteitag in Bielefeld. Er damals neu in der Regierung, neu mit der Frage konfrontiert, wie verhalten wir uns im ehemaligen Jugoslawien, und muss sein Verhalten der grünen Basis erklären. Was war die Situation? Wir hatten jahrelang Bürgerkrieg in Jugoslawien. Wir hatten eine ganze Reihe von Kriegsverbrechen, von Massakern. Srebrenica ist nur das bekannteste. Und nun stehen wir 1999 wieder an der Schwelle, wo befürchtet werden muss, sowas wird sich wiederholen. Da nämlich, wo serbische Truppen im Kosovo einmarschieren. Und die neue Koalition, SPD und Grüne, müssen eine Entscheidung fällen. Wollen wir uns da einmischen? Wollen wir zusehen bei der Gefahr, dass wieder genau so etwas passiert? Oder sagen wir gerade als Grüne, wir sind eine traditionelle pazifistische Partei, nein, Krieg kann nie das Mittel der Wahl sein. Wir wissen, die Koalition hat sich für den Einsatz im Kosovo entschieden. Fischer versucht das seiner Basis zu erklären. Hat offensichtlich nicht jeden überzeugt. Das sehen wir eben durch diese Farbbeutelattacke. Mit Sprechchören. Mit Farbbeuteln wird diese Frage nicht gelöst werden, nicht unter uns und nicht außerhalb. Ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass wir Grüne unter Polizeischutz einen Parteitag abhalten müssen. Aber warum müssen wir unter Polizeischutz diskutieren? Doch nicht, weil wir diskutieren wollen, sondern weil wir offensichtlich welche nicht diskutieren wollen, wie wir gerade erlebt haben. Fischers Begründung für den Einsatz deutscher Soldaten im Kosovo-Krieg sei schlüssig gewesen, meint der Politologe Herfried Münkler. Nie wieder Krieg, zumindest zu ergänzen, wenn nicht zu ersetzen, durch nie wieder Auschwitz. Und das war auf Srebrenica bezogen. Und es ging dann letzten Endes auch darum, dass deutsches Militär präsent ist. Das ist jetzt das Interessante, dass es ein grüner Außenminister war, der diese politisch operative, aber auch sprachliche Wende durchgeführt hat. Und der Mensch, der dem Joschka Fischer da den Farbbeutel aufs Ohr geworfen hat, das war ja wahrlich kein Pazifist. Der Joschka war kampferprobt und hat sich dann am Schluss dann doch durchgesetzt. Und er hat nicht nur die besseren Argumente gehabt, sondern hat auch überzeugender geredet. Und wenn der ihn nicht mit dem Farbbeutel zum Märtyrer gemacht hätte, hätte vielleicht die Abstimmung auch anders ausgehen können. Ja, es gab bei den Grünen da immer ein Kampf zwischen zwei Denkschulen. Die eine, die auf einseitige Abrüstung setzte und Friedensschaffen ohne Waffen, und die andere, die realistisch genug war, um zu sehen, dass man gegenüber einer bis an die Zähne bewaffneten Macht wie der Sowjetunion auf militärische Abschreckung setzen musste. Ralf Füchs, Jahrgang 1951, einst Kriegsdienstverweigerer, Mitglied des Kommunistischen Bund Westdeutschland, dann Gründungsmitglied der Grünen, heute Geschäftsführer der Stiftung Liberale Moderne. Und gleichzeitig gab es bei den Grünen ja seit Beginn der Jugoslawienkriege Anfang der 90er Jahre immer wieder heftige Debatten und ein wirklich erbittertes Ringen um militärische Auslandseinsätze, also damals um eine humanitäre Intervention in Bosnien, später dann Kosovo, dann die Beteiligung Deutschlands am Afghanistan-Einsatz nach den Anschlägen von 9/11 in den USA. Also die Grünen haben sich immer wieder auch dazu durchgerungen, das Militär als politisches Instrument notwendig ist, aber eben unter sehr restriktiven Bedingungen, nicht leichtfertig, sondern das an Kriterien bindet, Völkerrecht, Schutz von Menschenrechte gegen Völkermord und Vertreibungskriege, keine deutschen Alleingänge, sondern eingebettet in das europäische und transatlantische Bündnis. Also das sind restriktive Regeln, aber das heißt nicht, dass die Grünen über die letzten, ich würde sagen, 20 Jahre einem dogmatischen Pazifismus gurgeldicht hätten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Schröder hat die Vertrauensfrage im Bundestag für sich entschieden. Damit hat er zugleich den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr mit einer eigenen Mehrheit von SPD und Bündnisgrünen durchgesetzt. Mit Ja stimmten 336 Abgeordnete der Koalition, zwei mehr als für eine Kanzlermehrheit mindestens erforderlich. Die Kritikergruppe bei den Grünen hatte sich geteilt. Aus taktischen Gründen stimmten 4 Abgeordnete für Schröder und den Einsatz, 4 dagegen. An dem Einsatz der NATO sind auch Soldaten der Bundeswehr beteiligt. So haben es Bundesregierung und hat es der Deutsche Bundestag beschlossen. Die Bundesregierung hat sich ihrer Entscheidung nicht leicht gemacht. Schließlich stehen zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkrieges deutsche Soldaten im Kampfeinsatz. Ich rufe von dieser Stelle aus alle Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, in dieser Stunde zu unseren Soldaten zu stehen. Sie und ihre Familien sollen wissen, dass wir das Menschenmögliche tun für den Schutz unserer Soldaten bei diesem schwierigen und auch gefahrvollen Einsatz. Das Tabu eines kriegerischen Einsatzes deutscher Soldaten der Bundeswehr war mit der humanitären Intervention der NATO im Kosovo-Krieg 1999 gebrochen. Wir haben keine andere Wahl, als die Mittel, die vorbereitet sind, dafür einzusetzen. Und wir werden das tun und wir werden das so lange tun, bis der jugoslawische Präsident auf den Boden von Menschlichkeit und internationalem Recht zurückkehrt. Tage lang wurden serbische Truppen bombardiert. Helmut Kohls Vorgabe, die Bundeswehr dürfe an keinem Ort eingesetzt werden, wo einmal SS und Wehrmacht Krieg geführt hatten, galt nicht mehr. Jetzt waren humanitäre Einsätze zur Verhinderung eines Völkermords die Lehre aus den Verbrechen der Wehrmacht. Im Völkerrecht sprach man von der humanitären Intervention und einer Responsibility to Protect. Für Ralf Füchs führte der Kosovo-Einsatz zu einer Neuwertung der bis dahin vor allem von der Linken negativ gesehenen Bundeswehr. Wenn ich mich an meine eigene politische Geschichte zurückerinnere, dann muss ich gestehen, dass ich auch selbst lange an diesem Feindbild Bundeswehr mitgestrickt habe. Also die Bundeswehr als ein Instrument imperialistischer Kriege. Das hatte mit der Realität der Bundeswehr doch ziemlich wenig zu tun. Damit bin ich zum ersten Mal richtig in Berührung gekommen während des Bosnienkriegs Anfang der 90er Jahre, wo übrigens die Generalität eher gewarnt hat, also von wegen Kriegstreiber, sondern eher zurückhaltend war, was den Einsatz der Bundeswehr und von NATO seinen Truppen auf dem Balkan anging. Und in der realen Berührung mit der Bundeswehr war das für mich eine erstaunlich zivile Armee, ja, die sehr stark doch noch geprägt war von diesem Leitbild des Staatsbürgers in Uniform, mit der Verpflichtung auf das Grundgesetz, auf den Wertekanon unserer Demokratie. Und das hatte nichts zu tun mit diesem Bild einer aggressiven, militaristischen Formation. Was some very, very sketchy details reaching us here at Sky Center. Important enough to bring to you, though, at this early stage. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. That happened within Good the evening. Last few minutes. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Dann kam der Terroranschlag von 9/11 und in der Folge der internationale Einsatz in Afghanistan zur Vertreibung der Taliban, an dem sich Deutschland beteiligte. Das war alternativlos damals, 9/11. Man wollte die Ausrufung des Artikel 5 des Bündnisfalls, man wollte die USA unterstützen. Und es sind ja zwei Missionen dann beschlossen worden vom Bundestag. Einmal die Beteiligung an der Operation Enduring Freedom. Das war in Afghanistan dann vor allen Dingen Taliban-Jagd. Und die ISAF-Mission, die Stabilisierungskräfte, die den Wiederaufbau in Afghanistan abdecken sollen. Und damit war klar, was die Deutschen wollten. Ja, wir beteiligen uns an einem Auslandseinsatz, aber nicht, um irgendwie zu schießen, sondern um Wiederaufbau zu machen. Und genauso hat sich die Bundesrepublik Deutschland dann auch dort verhalten. Man ging nach Afghanistan in dem immer noch guten Glauben, dieses Land hat 25 Jahre Krieg hinter sich, wir müssen es unterstützen. Der große Fehler ist sicherlich gewesen, dass man keine Vorstellung hatte, wie man das konkret macht. Also man hat die Bundeswehr dorthin geschickt, hatte großtrabende Pläne, auch die anderen Ministerien, das Entwicklungshilfeministerium und so weiter. Aber wie man dann vor allen Dingen im Norden Sicherheit, Stabilität aufbauen will, da waren die Vorstellungen eigentlich relativ gering. Man ging dann in den Norden, weil es da besonders friedlich war. Von Anfang an wurde im Süden noch heftig gekämpft. Das hat sich schon seit 2006 etwas verschärft, aber das waren dann noch Patrouillen, die mal beschossen wurden. Das waren vielleicht Taliban-Gruppen oder Aufständische. Es wurde gefährlich für deutsche Soldaten. Und man musste den Einsatz in Afghanistan auch politisch stärker verteidigen. Die entsprechenden Worte dafür fand am 11. März 2004 im Bundestag der damalige Verteidigungsminister Peter Struck. Die Sicherheitslage hat sich entscheidend verändert. Deutschland wird absehbar nicht mehr durch konventionelle Streitkräfte bedroht. Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt. Deutsches Militär bewachte Mädchenschulen und bildete afghanische Soldaten aus. Das Kämpfen in gefährlichen südlichen Regionen Afghanistans überließ es den Amerikanern und Briten. So konnte man weiter das Image der Bundeswehr als eine Art von technischem Hilfswerk pflegen. Bei der Bevölkerung stieß der Einsatz auf wenig Anteilnahme, eher auf Ablehnung. 2005 brachte der damalige Bundespräsident Horst Köhler das Verhältnis der Deutschen zur Bundeswehr auf den Punkt. Die Deutschen vertrauen der Bundeswehr. Mit Recht. Aber ein wirkliches Interesse an ihr oder gar Stolz auf sie sind eher selten. Natürlich lassen sich für dieses freundliche Desinteresse Gründe angeben. Die Deutschen sind nach 1945 ein wirklich friedliebendes Volk geworden und halten gern vorsichtige Distanz zu allem Militärischen. Das freundliche Desinteresse wandelte sich erst, als deutsche Soldaten in Afghanistan zu Tode kamen. Das Bild des bewaffneten Aufbauhelfers, mit dem sich weite Teile der Gesellschaft, aber auch zunehmend die Bundeswehr selbst angefreundet hatte, passte nicht mehr. Der Spiegel titelte am 20. November 2006 »Die Deutschen müssen das Töten lernen«. Das war der Vorwurf der Amerikaner, weil die wollten eigentlich ein deutsches Grenadierbataillon im Süden haben. Und Angela Merkel hat auf ihrem ersten NATO-Gipfel dann 2006 das verhindert, weil sie sagte, nicht zu Unrecht, wir haben also die Regionalverantwortung für den gesamten Norden, haben wir genug zu tun. Und natürlich wollte sie auch nicht, dass deutsche Soldaten wirklich in den Kampf ziehen. Und dieses, wir sind dabei, machen aber nicht mit, das konnte man sich eigentlich nur bis so maximal Frühjahr 2009 leisten, weil als Georg Klein, der dann später den Befehl gegeben hat, auch die Tanklaster zu bombardieren, als Georg Klein am 5. April 2009 nach Afghanistan geht, als Wiederaufbauleiter in Kunduz, beginnt eigentlich der Kampf. Und er ist seit seinem ersten Tag, den er da war, in massive Kämpfe verwickelt worden. Die Bundeswehr muss Marder-Schützenpanzer einsetzen, sie muss Luftunterstützung einsetzen von Drohnen, von Kampfflugzeugen, sie muss Mörserfeuer, also es wird richtig robust. 2010 sprach Karl Theodor zu Guttenberg, damals Verteidigungsminister, zum ersten Mal von kriegsähnlichen Zuständen. Die Situation in Afghanistan ist eine gefährliche, daraus können und dürfen wir keinen Hehl machen. Wir haben eine Abzugsperspektive als solche eröffnet, aber bis dahin wird es weiterhin ein schwieriger, auch ein gefährlicher Einsatz bleiben. Und die Schwere der Gefechte zeigt das heute, dass wir uns in kriegsähnlichen Zuständen in Afghanistan befinden. Eine Aussage, die von den Soldaten, die die Realität in Afghanistan kannten, längst erwartet worden war, meint Oberstleutnant Möllers. Sie standen im Krieg, aber durften ihn nicht so nennen und wurden entsprechend nicht ausreichend mit Waffen und Material unterstützt. Dass es dann 9 Jahre gedauert hat oder 8 Jahre, bis dann Guttenberg von kriegsähnlichen Zuständen oder vom Krieg spricht, war ein sehr schmerzhafter Prozess, weil in der politischen Wahrnehmung in Deutschland eben dieser Krieg nicht sein durfte. Man hatte einen Konflikt, man hat bewaffnete Gruppen, aber man wollte nicht sozusagen darauf militärisch so reagieren, wie es angemessen wäre, und hat deswegen die Bundeswehr in ihren Möglichkeiten drastisch beschnitten mit allen Rules of Engagement und allen Regularien, die eingeführt worden sind, um sozusagen diesen Einsatz eben nicht in einen Kriegseinsatz sich wandeln zu lassen. Man hat allerdings die äußeren Faktoren die ganze Zeit vernachlässigt und verdrängt. Und der Verteidigungsminister Jung hat ja immer noch von Stabilisierungseinsätzen gesprochen, wo die ersten Gefechte schon unübersehbar waren. Verteidigungsminister Jung wurde von zu Guttenberg abgelöst. In dessen Amtszeit fiel dann das sogenannte Karfreitagsgefecht, als eine Fallschirmjägereinheit der Bundeswehr am 2. April 2010 im Raum Isakhel, südwestlich von Kunduz, gegen afghanische Aufständische kämpfte, kamen 3 deutsche Soldaten und 6 Soldaten der afghanischen Armee zu Tode. Wir sehen hier eine beschädigte Autotür. Auf den ersten Blick ein Stück Schrott, aber dieses Stück Schrott hat eine ganz wichtige Geschichte in sich. Die Tür gehörte zu einem Dingo, ein geschütztes Patrouillenfahrzeug, das 2010 in der Nähe von Kunduz eingesetzt war. Es war der Karfreitag. An diesem Tag sollte eine Straße nach versteckten Sprengladungen abgesucht werden. Das machen EODler, also Sprengstoffexperten, und die müssen geschützt werden. Andere Soldaten, Fallschirmjäger aus Seedorf, stellen sich zwischen die EODler und ein Dorf, Isakhel, von dem bekannt war, da werden manchmal die deutschen Truppen beschossen. Die setzen eine Drohne ein zur Überwachung. Nun ging diese Drohne verloren. Diese Drohne wurde gesucht. Es ist ein Trupp zusammengestellt worden, der diese Drohne suchen soll. Dieser Trupp läuft über ein freies Feld und plötzlich werden die aus mehreren Seiten gleichzeitig beschossen. Wow, runter, runter, runter! Ja, genau, auf dem Dach! Und auf dem Dach! Vom Dach haben die geschossen! Einzige Chance, flach auf den Boden legen, eine andere Deckung gab es nicht. Einer wird sofort verwundet, er bekommt Treffer durch die Beine. Jetzt muss er sich flach auf den Boden legen, das heißt ganz schwierig, wie bekommt man den dort raus? Einer dieses Trupps springt auf, schleudert eine Handgranate in eine gegnerische Stellung, verschafft sich so den freien Raum, um zu seinen eigenen Leuten zurückzurennen und von dort zu koordinieren, wir liegen dort, wir haben einen Verwundeten, wir müssen den dort rausholen. Und tatsächlich gelingt es auch, den Verwundeten zu retten. Es gelingt, wir sagen Feuerüberlegenheit herzustellen, also den Gegner in Deckung zu zwingen. Dabei wird aber ein Maschinengewehrschütze verwundet, zwar dergestalt, der hat eine Schutzweste an, bekommt aber durch den Arm, durch die Schulter einen Treffer. Robert Hartert sackt zusammen. Es wird noch versucht, ihn noch wiederzubeleben. Er ist der erste Gefallene dieses Tages. Dieses Gefecht breitet sich auf eine große Fläche aus. Es ist ein Gefecht, was über mehrere Stunden geht. Es werden über 20.000 Schuss allein von deutscher Seite verschossen. Dieser Zug, die sind abgekämpft, die sind leer geschossen, die müssen dort raus aus dem Dorf. Es kommt dann eine Ablösung, um Feuerschutz zu geben, um die Leute dort rauszuholen. Dabei ist ein Dingo und dieser Dingo fährt über eine versteckte Sprengladung, eine AED. Dafür ist dieses Fahrzeug ausgelegt, sowas auszuhalten und tatsächlich die Soldaten im Fahrzeug überleben. Allerdings bewegen sich auch außerhalb vom Fahrzeug Soldaten. Zwei von denen werden dabei so schwer verwundet, dass sie den Tag nicht überlegen. Das ist der Martin Augustiniak und der Nils Bruns. Andere Kameraden, die rings um das Fahrzeug sich bewegt haben, werden sehr schwer verwundet. Mike Mutschke wird so schwer im Gesicht verwundet, ja, er ist für sein Leben gezeichnet. Sein Sanitäter wird so schwer verwundet, dass er sein Augenlicht verliert. Wie kommt jetzt diese Tür hierher? Dieser Dingo wird ja angesprengt, verliert seine Türen. Dieses Wrack bleibt erstmal vor Ort und bleibt im Dorf Isakehl. Ein halbes Jahr später gibt es eine Operation, die dieses Wrack dort rausholt. Noch mehr ein Jahr später gibt es eine eigene Operation Tür, nur mit dem Ziel, diese Tür aus Isakehl herauszuholen. Warum? Weil sie symbolisch so wichtig ist. Ein Symbol für die Opfer, die die Bundeswehr bei ihrem Afghanistan-Einsatz bringen musste. Und ein Weckruf auch an die deutsche Öffentlichkeit, dass freundliches Desinteresse für die Bundeswehr nicht mehr ausreicht. Das ist ein Schock. Es gab zwar auch schon 2009 Gefallen, aber eben nicht drei auf einem Male, die im Feuergefecht ums Leben kommen. Und das ist so ein Fanal gewesen, weil jetzt war das auch gar nicht mehr wegzudiskutieren. Krieg ist mit diesem Karfreitagsgefecht, es ist ein Gutenberg, der sich dem stellt, der dahin fliegt, der auch dann den Befehl gibt, Artillerie dorthin zu schicken. Das wollte man immer vermeiden, nicht? Also der Generalinspekteur Schneiderhan hat alles versucht, um jetzt den Eindruck zu vermeiden, dass da irgendwie Krieg geführt wird. Also hat immer auf der Bremse gestanden, wenn es darum ging, jetzt Panzer dahin zu verlegen, Artillerie und so weiter. Und Panzer verlegt man auch nicht, aber man verlegt dann Artilleriehaubitzen. Und damit ist schon irgendwie klar, dass man jetzt nicht zum Wiederaufbau da ist. Und Gutenberg macht das. Und die große Frage, die natürlich auch schon 2009 aufkam, ist, so haben wir eigentlich nicht gewettet. Ihr habt ja uns das immer als zivile Wiederaufbaumission verkauft. Und jetzt sehen wir, dass Soldaten sterben. Im Militärhistorischen Museum werden eine Uniform und die Ausrüstung gezeigt, die ein deutscher Scharfschütze im Karfreitagsgefecht getragen hat. Erst nach diesem Gefecht wurden auch schwere Waffen nach Afghanistan verlegt. Im Museum ist das Foto eines Soldaten ausgestellt, der eine Panzerhaubitze 2000 im Feldlager Kunduz anschießt. Konsequenz des symbolischen Karfreitagsgefechts war aber nicht nur die militärische Aufrüstung der Truppe in Afghanistan, sondern in Deutschland eine neue Gedenkkultur für die Opfer der Bundeswehr. Die öffentliche Anteilnahme stieg, das Desinteresse wich. Die Trauerfeier für die drei in Kunduz gefallenen Bundeswehrsoldaten fand am 9. April 2010 mit militärischen Ehren im niedersächsischen Selsingen statt. Anwesend waren der ranghöchste Soldat, Generalinspekteur Wieker, dazu der niedersächsische Ministerpräsident sowie der Verteidigungsminister und Kanzlerin Angela Merkel. Liebe Angehörige, mit Ihnen trauern wir, trauert ein Land. Nicht verschämt oder im Verborgenen, sondern Gottlob offen. So offen, wie wir selbst die mit einer Abzugsperspektive versehenen Gefahren und Risiken darstellen müssen. Was wir am Karfreitag bei Kunduz erleben mussten, das bezeichnen die meisten verständlicherweise als Krieg. Ich auch. Die Kanzlerin nutzte die Veranstaltung nicht nur, um Anteilnahme zu zeigen, sondern auch, um den Einsatz politisch zu rechtfertigen. Im Völkerrecht nennt man das, was in Afghanistan in weiten Teilen herrscht, einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Die meisten Soldatinnen und Soldaten nennen es Bürgerkrieg oder einfach nur Krieg. Und ich verstehe das gut. Mir geht es dabei so. Erst wenn wir auf der einen Seite diese menschlichen Zweifel zulassen, wenn wir ihnen nicht ausweichen, dann können wir auf der anderen Seite die politische Notwendigkeit unseres Einsatzes in Afghanistan auch tatsächlich glaubhaft verantworten. Während in der Kirche von Selsingen mit militärischen Ehren die drei gefallenen Soldaten verabschiedet wurden, standen Demonstranten am Ortseingang mit dem Transparent »Truppen raus aus Afghanistan«. Der Einsatz der Bundeswehr am Hindukusch blieb bis zum Abzug 2022 umstritten. 59 Bundeswehrsoldaten kamen in Afghanistan zu Tode. 35 von ihnen durch Anschläge und im Gefecht. Nicht zufällig entstand nun in Deutschland eine zentrale Gedenkstätte für die Opfer. Das Bundeswehr-Ehrenmal in Berlin. Hier werden die Namen der Bundeswehrsoldaten genannt, die seit der Wiederbewaffnung im Dienst zu Tode gekommen sind. Es sind über 3000. Offizielles Gedenken der Toten der Bundeswehr, aber auch eine neue Würdigung derjenigen, die unter Einsatz ihres Lebens in der Bundeswehr Dienst tun. 2009 wurde zum ersten Mal das Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit verliehen. Eine Auszeichnung, die in den britischen und französischen Streitkräften ganz selbstverständlich ist. In Deutschland aber ungute Erinnerungen an die Tapferkeitsmedaillen der Wehrmacht heraufbeschwor. Ja, wir müssen nicht die Armee glorifizieren. Manchmal ist mir das zu viel an militärischem Pomp. Ich meine, das britische und französische Militär haben nicht immer eine ruhmreiche Rolle gespielt. Wenn man an die Kolonialkriege denkt, da gäbe es auch viel aufzuarbeiten. Aber es stimmt, dass diese Nation ein selbstverständlicheres Verhältnis haben zu ihren Streitkräften als einer republikanischen Institution, als einer Institution der Demokratischen Republik, ihrer Selbstverteidigung und ihrer Selbstbehauptung. Und das ist etwas, was wir uns durchaus aneignen können, nicht im Sinne einer Militärbegeisterung, das ist nicht angesagt, ja, sondern im Sinne des Akzeptierens einer Notwendigkeit. Die Notwendigkeit solcher Ehrabzeichen sahen nicht alle. Manche fühlten sich an das Eiserne Kreuz erinnert. Die deutsche Gesellschaft war gespalten. Eine wachsende Zahl von Bundesbürgern votierte für den Abzug aus Afghanistan. Beim öffentlichen Gelöbnis der Bundeswehr vor dem Reichstag und der Einweihung des Bundeswehr-Ehrenmals gab es Proteste. Und dann folgte auch schon der nächste Skandal in der Bundeswehr. Deutsche Soldaten posierten in Afghanistan vor Totenschädeln. Wohl eine Bewältigungsstrategie von Männern, die in Kampfeinsätzen mit der Wirklichkeit des Tötens und Getötetwerdens konfrontiert sind und die damit verbundenen Ängste und Traumata auf ihre Art zu bannen suchen. Ich denke, es ist völlig klar und unmissverständlich, dass ein derartiges Verhalten deutsche Soldaten, wie wir das heute durch die Veröffentlichung dieser Bilder zur Kenntnis nehmen mussten, unter keinem Gesichtspunkt geduldet werden kann. Dieses Verhalten steht im diametralen Gegensatz zu dem, was wir unseren Soldaten an Werten und Verhaltensweisen in Ausbildung und auch Erziehung mitgeben. Und die Bilder erregen, wie ich finde, Abscheu und Entsetzen. In der deutschen Öffentlichkeit kam die Sache naturgemäß nicht gut an. Man stellte den Fall in eine Reihe mit anderen abstoßenden Vorfällen in der Bundeswehr. Als Aufnahmerituale für junge Rekruten hatten sich Gebirgsjäger den sogenannten Fuchstest ausgedacht, zu dem das Essen roher Schweineleber und das Alkoholtrinken bis zum Erbrechen gehört. Ein Abhärtungs- und Demütigungsritual archaischer Männlichkeit, das nicht zum Bild des Bürgers in Uniform und den Grundsätzen der inneren Führung passte. Das waren wohl Einzelfälle. Aber sie kratzten am Image der Bundeswehr. Mitten in der schwierigsten Zeit ihres Auslandseinsatzes in Afghanistan. Nicht weniger alarmierend war der Fall eines rechtsextremen KSK-Elitesoldaten, der Waffen und Sprengstoff hortete. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kommentierte das alles 2017 mit den Worten: Pfullendorf, sexualisierte Herabwürdigung, Sondershausen, übelste Schikane und jetzt der Soldat A mit rechtsextremistischem Gedankengut. Das sind alles unterschiedliche Fälle, aber sie gehören für mich inzwischen zusammen zu einem Muster, dass ich heute sage, die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem und sie hat offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen. Möglich, dass die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 zu solchen Haltungsproblemen beitrug, da sich die Bundeswehr seitdem als Armee von Berufssoldaten stärker in Richtung einer soldatischen Parallelwelt entwickelt hat. Ich würde schon sagen, dass die Aussetzung der Wehrpflicht zum damaligen Zeitpunkt konsequent war, weil alle NATO-Staaten mit Ausnahme Griechenlands und der Türkei haben das gemacht. Alle großen Staaten hatten eine Berufsarmee. Das waren auch die Streitkräfte, die man in Auslandseinsätzen wirklich brauchte. Wehrpflichtarmeen braucht man in heutigen Szenarien. Also große Armeen, große zwischenstaatliche Konflikte, die lange dauern. Das Szenario damals war ein völlig anderes. Es waren spezialisierte Kräfte, letztlich Gott sei Dank geringe Verluste, die man auch ersetzen konnte. Dafür brauchte man keine Wehrpflicht, sondern eher die hochspezialisierten Leute. Die Bundeswehr stand seit der Abschaffung der Wehrpflicht vor der Aufgabe, ihr Personal auf dem freien Arbeitskräftemarkt zu finden. Dazu musste sie ihre Werbung ändern und verbessern. Ein neuer Slogan lautete: Wir dienen Deutschland. Ein klug gemachtes Plakat aus dem Jahr 2015 setzt auf Flecktarnhintergrund den Spruch: Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Die Bundeswehr als Garant für eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft. Das hat mit Russlands Krieg gegen die Ukraine und der ausgerufenen Zeitenwende eine neue Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft bekommen. Wir haben hier einen Autoreifen aus dem Donbass. Russland hat ja 2014 die Halbinsel Krim besetzt. Und dieser Reifen wurde uns von den Ukrainern gebracht. Es war ihnen wichtig, dass dieser Reifen mit dieser RPG, das ist ein Panzerfaustgeschoss, das nicht explodiert ist, das im Reifen noch steckt, dass wir das in die Ausstellung nehmen, um auch die Brücke zur Zeitenwende zu zeigen. Militärhistorisches Museum Dresden. Abteilung Bundeswehr in der Ära Merkel. Oberstleutnant Rudolf Schlaffer, Leiter des Museums, vor dem nicht explodierten Panzerfaustgeschoss im Autoreifen eines ukrainischen Fahrzeugs, das für Russlands Krieg gegen die Ukraine steht. 2014 hatte Putin die Krim annektiert und im Donbass einen Aufstand der Separatisten inszeniert. 8 Jahre militärischer Schlagabtausch an der Frontlinie folgten, der mehreren tausend ukrainischen Soldaten und Zivilisten das Leben kostete. Die diplomatischen Versuche, den Krieg einzudämmen, die mit dem sogenannten Minsker Abkommen verbunden waren, den politischen Bemühungen von Deutschland und Frankreich zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln, scheiterten. Am 24. Februar 2022 begann Russlands Invasion der Ukraine, die nicht nur in Deutschland als historischer Einschnitt verstanden wurde. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund: die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime infrage. Das ist menschenverachtend, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Große Worte, denen zunächst keine großen Taten folgten. Die damalige deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht versprach den Ukrainern, die für ihre Freiheit und nationale Unabhängigkeit kämpften, 5000 Helme aus den Beständen der Bundeswehr und war stolz auf diese Geste deutscher Solidarität. Als ob man mit Helmen Panzer und Raketen abwehren könnte. Im Militärhistorischen Museum wird einer dieser Helme als Symbol der unbegriffenen Zeitenwende präsentiert. Dieser Gefechtshelm auf der einen Seite, und dann haben wir das untermalt mit Aussagen, Zitaten unter anderem von Annalena Baerbock als Bundesaußenministerin von 2024. Zitat: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Zitat Ende. Oder von Christian Lindner, dem Bundesfinanzminister. Zitat: Es ist Krieg in Europa. Der 24. Februar 2022 trennt das Vorher vom Nachher. Zitat Ende. Oder von Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Parteivorsitzender der CDU, Zitat: Wir können Freiheit und Frieden in Europa auf Dauer nur bewahren, wenn wir auch bereit sind, Freiheit und Frieden zu verteidigen. Zitat Ende. Große Worte, aber keine angemessenen Konsequenzen. Die deutsche Politik reagierte auf den Krieg hilflos, kleinmütig, defätistisch. Viele gaben der Ukraine gegenüber, dem als übermächtig stilisierten Russland, keine Chance, sich erfolgreich zu verteidigen. Die Lieferung von Waffen, gar schweren Waffen, an die Ukraine wurde ausgeschlossen. Deutschland hatte schließlich ein Waffenexportkontrollgesetz. Deutschland hatte eine pazifistische Tradition. Deutschland sah sich als Friedensmacht, hatte bis zuletzt an der Idee, Frieden schaffen ohne Waffen, nämlich durch Handel, festgehalten. Und egoistisch den Bau der Nord Stream 2 Pipeline durchgesetzt. Gegen alle Warnungen seiner europäischen und amerikanischen Partner. Gegen alle geopolitische Vernunft. An den Ernstfall eines russischen Angriffs auf die Ukraine hatte man in Berlin nicht glauben wollen. So kam der Krieg als Schock. Man war nicht vorbereitet, weder politisch noch militärisch. An eine der Lage entsprechende Aufrüstung der Bundeswehr hatte man nicht gedacht. Sodass der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, am 24. Februar 2022 jene berühmte Äußerung tätigte, die im Militärhistorischen Museum neben dem ausgestellten Helm dokumentiert ist. Zitat: Und die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. Zitat Ende. Blank dastehen, das heißt wehrlos sein, sich nicht verteidigen können. Eine verheerende Diagnose für die Bundeswehr und ein nötiger Weckruf, meint der Militärhistoriker Sönke Neitzel. Alfons Mais hat am 24. Februar gesagt, das Heer steht nahezu blank da. Er ist dafür auch innerhalb der Bundeswehr scharf kritisiert worden. Die Verteidigungsministerin wollte ihn absetzen. Ich würde Alfons Mais für diesen Ausspruch einen Orden verleihen. Warum? Weil er die Politik zur Ehrlichkeit gezwungen hat. Was meint das? Natürlich heißt das nicht, dass wir gar keine Soldaten haben, dass wir gar keine Panzer und Flugzeuge haben. Natürlich ist das alles da. Also ist ja nicht so, dass wir keine Bundeswehr haben. Die Frage ist nur, ist die Bundeswehr in der Lage, Landes- und Bündnisverteidigung dazu einen wesentlichen Beitrag zu leisten? Und natürlich könnten wir jetzt eine Brigade mit einer Ankündigung von 30 Tagen nach Litauen verlegen. Die Frage ist, hat man diese 30 Tage in einem Ernstfall? Und wie lange kann diese Brigade dort kämpfen? Und wir sehen eben jetzt, dass es an sehr vielen Dingen mangelt. Es mangelt zum Beispiel an Drohnen, es mangelt an Drohnenabwehr, es mangelt an der Fähigkeit, russische Helikopter zu bekämpfen. Das meint dieses nahezu blank. Sind diese Soldaten der Bundeswehr in der Lage, morgen erfolgreich in einem Szenario mit dem Ukraine-Krieg zu kämpfen? Nein, das sind sie nicht. Sie würden es natürlich machen, sie würden natürlich alles in ihrer Macht Stehende tun, um dieses Land, um dieses NATO-Bündnis zu verteidigen. Aber unsere Aufgabe als Gesellschaft und Politik ist ja, diese Soldaten in ein Lager zu versetzen, dass sie sich auch durchsetzen können gegen einen Gegner, dass sie siegen können. Und da haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Luft nach oben. Es fehlt der Bundeswehr an Waffen, an Gerät, Munition und Soldaten. Für den Ernstfall eines großen Landkrieges sind die deutschen Streitkräfte nach 30 Friedensjahren und der Erfahrung ihrer Auslandseinsätze nicht gerüstet, sagt auch Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr. Mit ihrer gegenwärtigen Ausrüstung und ihrer gegenwärtigen Truppenstärke von ca. 180.000 Mann könnte die Bundeswehr das Territorium der Bundesrepublik Deutschland nicht verteidigen. Um das zu ändern, wurde im Bundestag kurz nach Kriegsbeginn ein sogenanntes Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro verabschiedet. Mit dem Geld soll die Bundeswehr Waffen und Munition einkaufen, um wieder abwehrbereit zu werden. Klar ist, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Das ist eine große nationale Kraftanstrengung. Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Darum geht es. Aber machen wir uns nichts vor, bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet viel Geld. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Auf die sicherheitspolitische Kehrtwende der Regierung Scholz folgte Streit. Viele pazifistisch gesinnte Deutsche wollten die Aufrüstung der Bundeswehr und Waffenlieferungen an die Ukraine nicht unterstützen. Honorige Menschen wie Lars Pohlmeier als deutscher Vertreter der Internationalen ÄrztInnen für die Verhütung des Atomkrieges lehnten das 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr und die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine ab. Der Krieg in der Ukraine führt zu einem Rüstungsreflex hin zu einer massiven Aufrüstung. Und wir jetzt auf einmal davon sprechen, als ob wir in den letzten 30 Jahren nicht genug aufgerüstet hätten und deshalb damit sozusagen Vorschub geleistet hätten für diesen Überfall und Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Gegenthese ist da unsererseits zu sagen, nee, wir haben nicht genug aufgerüstet, wir haben nicht konsequent und umfassend genug abgerüstet. Meine These ist, dass man Russland als gleichberechtigten Partner hätte einbinden sollen in internationale Sicherheitsstrukturen. Dann hätte Putin vielleicht nicht diese unglückselige, solitäre Stellung sich erarbeiten können. Gestandene Pazifisten machten politische Fehler des Westens für Putins imperialen Raubzug verantwortlich. Und lehnten sogar Sanktionen gegen Russland ab, weil diese die Zivilgesellschaft treffen würden. Sie forderten stattdessen Verhandlungen. Und sollte Putin auf diese nicht eingehen? Dann muss man am Ende möglicherweise die Kapitulation der Ukraine in Kauf nehmen, vor der Güterabwägung in Kauf zu nehmen, der totalen Zerstörung der Ukraine und eines paneuropäischen Krieges, möglicherweise nuklear mit Russland. Für den Frieden, und das Überleben von Menschen waren die Pazifisten bereit, die Freiheit anderer, die Existenz der Ukraine als souveränes Land zu opfern. Die Mehrheit der Deutschen sah es nicht so. Unter dem Druck zivilgesellschaftlicher Proteste stimmte die Bundesregierung 2 Monate nach Kriegsbeginn der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zu. Die Überzeugung hatte sich durchgesetzt, dass man mit Helmen allein Putin nicht von seinem imperialistischen Eroberungskrieg abbringen konnte. Die Zerstörung von Mariupol, die Mordtaten russischer Soldaten in Butscha, die Entführung ukrainischer Kinder und Folterung von Zivilisten hatten ein Umdenken bewirkt. Der Slogan »Frieden schaffen ohne Waffen« wirkte nicht mehr sehr zeitgemäß. Die Bundeswehr sollte nun schnell mit neuen Waffensystemen ausgestattet werden. Nicht Aufrüstung nennen das Militärexperten, sondern Ausrüstung. Auch die Grünen, die stärker als andere Parteien von einer pazifistischen Tradition geprägt sind, unterstützen das. Eines der Gründungsmitglieder der Grünen ist Ralf Füchs, heute Direktor des Zentrums Liberale Moderne. Es geht ja nicht um Aufrüstung der Bundeswehr, sondern es geht darum, dass sie ihrem Auftrag überhaupt gerecht werden kann, innerhalb der Bündnisse, in denen wir uns sicherheitspolitisch bewegen. Ja, dass ein Großteil der Waffensysteme der Bundeswehr sind ja gar nicht einsatzfähig, ob das U-Boote sind oder Panzer oder Hubschrauber oder uralte Jagdflugzeuge. Das heißt, wir müssen die Bundeswehr erstmal wieder so modernisieren, dass sie imstande ist, ihrem Auftrag im Rahmen der europäischen und der transatlantischen Verteidigung nachzukommen. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und Berlin bereitet sich auf den Jahreswechsel vor. Was war das für ein Jahr, dieses Jahr 2022? Hat uns unglaubliche Herausforderungen gestellt. Mitten in Europa tobt ein Krieg. Dass Christine Lamprecht, die den Ernst der Lage nicht begriffen hatte, als Verteidigungsministerin zurücktreten musste, war die konsequente Folge des deutschen Politikwechsels. Ihr Nachfolger brachte die neue Realität auf den Punkt. Wir brauchen Streitkräfte, die kriegstüchtig sind. Dabei geht es nicht um dauerhaften Alarmismus und schon gar nicht um Kriegstreiberei. Es geht nicht um fanfarenschmetterndes Auf in den Kampf und es geht auch nicht um ein Primat des Militärischen. Ganz im Gegenteil. Kluge Politik und Diplomatie müssen auch in Zukunft an erster Stelle stehen. Es muss immer um die friedliche Lösung von Konflikten gehen. Es muss immer darum gehen, dass wir daran arbeiten, Krisen und Konflikte möglichst zu verhindern oder sie dann, wenn sie entstehen, zu entschärfen. Es geht darum, dass wir uns mit klarem, nüchternen Blick auf den Ernstfall vorbereiten. Wir brauchen eine Bundeswehr, die so aufgestellt und ausgestattet ist, dass sie uns in einem Krieg verteidigen kann. Und dafür muss die Bundeswehr natürlich ertüchtigt werden. Nur eine Bundeswehr, die so stark und abschreckend ist, also kriegstüchtig, kann am Ende verhindern, dass es zum Äußersten kommt. Wir brauchen eine Bundeswehr, die sich zur Wehr setzen kann und Krieg führen kann, um unsere Sicherheit und unsere Freiheit zu verteidigen. Der Begriff der Kriegstüchtigkeit, den Boris Pistorius verwendete, um die verteidigungspolitischen Notwendigkeiten zu beschreiben, hat manche schockiert. Dabei ist der Begriff gar nicht von ihm erfunden worden, sondern in der Bundeswehr schon länger gebräuchlich, wie man aus der Lektüre von Sönke Neitzels »Deutsche Krieger« lernen kann. Schon in der Phase der Wiederbewaffnung wurde er vom damaligen Generalinspekteur Adolf Heusinger verwendet. Er betonte die wesensmäßigen Eigengesetzlichkeiten des Soldatenberufs, sprach in seinen Reden von kriegsnaher Ausbildung, Kriegstüchtigkeit und dem Aufbau von Schlagkraft. Ich halte den Begriff für richtig. Ich habe ja auch in meinem Buch Deutsche Krieger dafür plädiert, vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, entweder ist die Bundeswehr einsatz- und kriegsbereit und wenn sie das nicht ist, lösen wir sie besser auf. Also das war immer das Petitum, ein Militär muss funktional sein. Und ich halte den Begriff deswegen für wichtig, weil er den Referenzpunkt deutlich macht, weil er in einer schonungslosen Wahrhaftigkeit deutlich macht, wo es hingehen muss. Die Bundeswehr muss in der Lage sein, in einem zwischenstaatlichen Krieg einen wesentlichen Beitrag zur Bundes- und Landesverteidigung zu leisten. Zurück also in die Zukunft. Doch viele Deutsche konnten und wollten sich nach 30 Friedensjahren nicht mehr vorstellen, dass Deutschland wieder Krieg führen können müsste. Nicht nur irgendwo weit entfernt in Afghanistan, sondern auf eigenem Territorium im Rahmen der Landes- und NATO-Bündnisverteidigung. Appeasement gegenüber Russland war eine verbreitete Haltung, vor allem von der Linken und der AfD. Während diese für Verhandlungen mit dem imperialistischen Aggressor plädierten, diskutierten Militärexperten einen möglichen russischen Angriff auf die baltischen Staaten, die nach Putins revanchistischem Geschichtsnarrativ zum russischen Imperium gehören, seit vor 300 Jahren Peter der Große Estland erobert hat. Die dort lebenden russischsprachigen Minderheiten könnten nach einer oft praktizierten Taktik des Kreml eine Militärintervention zur Befreiung und dem Schutz russischer Bürger legitimieren. Möglich sind hybride Angriffe und Subversionen im Stil der Donbass- und Krim-Eroberung. Im sogenannten Suwalki-Korridor, der nur 80 Kilometer langen Landpassage zwischen Belarus, Polen, Litauen und der Enklave Kaliningrad, hat die NATO eine Achillesferse, wie einst zu Zeiten des Kalten Krieges im sogenannten Fulda Gap. Um einen möglichen Angriff Russlands an der verwundbaren Stelle abzuwehren, schickt die Bundeswehr eine Brigade nach Litauen. Ja, es ist das erste Mal, dass die Bundeswehr dauerhaft eine Brigade, eine Einheit im Ausland stationieren wird, und zwar an der Ostflanke, an der heutigen Ostflanke der NATO. Und dazu müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, wie es war bis zum Fall der Mauer bzw. bis zum Ende des Warschauer Paktes. Da konnten wir uns in der Bundesrepublik Deutschland diesseits des Eisernen Vorhangs immer darauf verlassen, dass im Ernstfall die Alliierten da sein würden und für unsere Freiheit und Sicherheit eintreten und kämpfen würden. Und heute ist das Teil unseres Auftrags, ganz besonders in unserer exponierten Lage, in der wir sind, hier in Mitteleuropa, dass wir die Ostflanke maßgeblich mitschützen. Und dazu gehört eine Brigade, die wir angekündigt haben, in Litauen. Diese Brigade wird dauerhaft stationiert sein, und zwar vor allem mit dem Auftrag abzuschrecken, also jeden potenziellen Angreifer abzuschrecken und deutlich zu machen, wir sind bereit, hier auch zu kämpfen. Deswegen wird es eine robuste Brigade sein, eine, die in der Lage ist, jederzeit auch in den ersten Tagen eines Angriffs verteidigungsfähig zu sein. Die Zeit der patzigen Distanz gegenüber der Bundeswehr, wie sie der Politologe Herfried Münkler beobachtet hatte, ist vorbei. Ich glaube, dass sich da etwas verändert. Aber das hat natürlich auch etwas zu tun mit der veränderten Bedrohungslage, mit dem Gefühl, nicht mehr Sicherheit mit Russland, sondern Sicherheit gegen Russland. Und der Austausch von mit durch gegen, das ist ein Austausch, der plötzlich den Nutzen und den Wert des Militärs auch zum Ausdruck bringt. Der Heimat oft unbekannt, im Einsatz gut getarnt, bleib ich als Mensch doch unerkannt und mein Antrieb ungenannt. Wo nach Hause kommen, schöner als der Abschied ist. Die Bundeswehr macht auch verstärkt Werbung für sich und hat nun sogar einen eigenen Song. Das Lied für uns, der vor Bildern von Panzern und Kampfflugzeugen recht sentimental Zusammenhalt und Kameradschaft in der Truppe beschwört und interessanterweise zu der Strophe kommt, dass Liebe stärker als die stärkste Waffe sei. Dass ich nicht falle, da lasse ich mich fallen, weil Liebe stärker als die stärkste Waffe ist. Oh, yeah. Ohne Check wird keine Zeit verloren, lasst uns gleich am Mic performen. Wir haben den Eid geschworen, dass wir für das Volk in dieser Heimat sorgen. Globale Konflikte bewältigen, das Bündnis und das Land behüten. Deshalb ziehen wir Stellung in den Kampfanzügen. Der YouTube-Bundeswehrkanal hat 780.000 Abonnenten. Einzelne Videos werden 10 bis 100.000 Male aufgerufen. Das Interesse für die Bundeswehr ist groß. Man sieht auch wieder mehr Soldaten in Uniform auf den Straßen, denen die Bevölkerung mit Aufmerksamkeit begegnet, wie die Werbeauftragte des Bundestages Eva Högel beobachtet. Ich Ich sehe auch, dass das Bahnfahren in Uniform ganz positiv ist. Ja, die Leute fragen dann in der Bahn, was bedeutet denn ihre Uniform? Oder neulich hat mir ein Soldat gesagt, es gibt auch öfter mal Danke für ihren Dienst, dass das jemand sagt. Also die Bundeswehr hat sich modernisiert. Die Bevölkerung lässt sich, glaube ich, auch auf bestimmte Dinge anders und besser ein, als es vielleicht in den 80er Jahren der Fall war. Aber sind die Deutschen auch bereit, für die zeitgemäße Ausrüstung der Bundeswehr zu bezahlen? Allzu gern hat die Politik in den Jahrzehnten nach dem Ende des Kalten Krieges die sogenannte Friedensdividende eingestrichen und die von der NATO geforderten Ausgaben von 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Streitkräfte nicht ausgeben wollen. Dabei hatte man bis in die 1980er Jahre hinein jährlich 3-4% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert. Adenauer hat das und auch keine Bundesregierung, auch nicht von der SPD, hat das je in Frage gestellt, dass man sich verteidigen können muss, weil man sonst erpressbar wird. Also weder Brandt noch Schmidt sind je auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen. Trotz Ostverträge und trotz der Entspannungszeit, die es ja im Kalten Krieg gab. Es waren aber immer eigentlich eher 3%, zwischen 3-4%, je nach Jahr. Es geht nie unter 3%. Damals gab es natürlich auch schon Gewerkschaften. Es gibt auch schon eine soziale Frage und man will auch schon das Rentensystem finanzieren. Also das war einfach ein Conditio sine qua non. Und ich glaube, der große Unterschied zu heute ist, dass die damalige Politikergeneration eine Kriegsgeneration war. Also 1969 waren 2/3 der Bundestagsabgeordneten in Wehrmachtsvergangenheit. Auch übrigens der SPD, also aller Parteien. Also die wussten, woher sie kamen. Und sie wollten das nicht nochmal erleben. Und sie wollten auch nicht von der Sowjetunion besetzt werden. Es gab trotz Protesten in der 68er-Zeit, trotz der Friedensbewegung, Stichwort nach Doppelbeschluss, ist daran nie gerüttelt worden. Und das war wirklich ein politischer Konsens. Diesen Konsens gibt es heute nicht mehr. Zwar ist im Parlament das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr beschlossen worden, aber die langfristige Finanzierung der deutschen Streitkräfte ist nicht gesichert. Ich glaube, man muss jetzt, weil natürlich auch die 100 Milliarden nicht ausreichen und Geld immer zu knapp ist, eine ganz klare Schwerpunktbildung vornehmen. Meines Erachtens, die Bundesrepublik hat ja schon zum Teil priorisiert. Also als erstes wurden F-35, Sky Shield wurden beschafft und dann ist es ausgefranst. Also die Marine hat ein bisschen was bekommen, das Heer hat ein bisschen was bekommen, Digitalisierung. Meines Erachtens ist nach F-35 und Sky Shield das Entscheidende, dass die 10. Panzerdivision, die die Bundeswehr der NATO versprochen hat, wirklich kampfbereit ist. Und das wird sie nicht sein. Am 1.1.25 werden 2 Brigaden plus eine niederländische Brigade also gemeldet werden. Und es ist dem NATO-Befehlshaber klar, dass es da viel Defizit gibt. Im Bereich der Munition, im Bereich der Flugabwehr, im Bereich der Gefechtsstände und so weiter. Allein die 35 von den USA bestellten neuen Kampfflugzeuge vom Typ F-35 schlagen mit 8,3 Milliarden Euro zu Buche. Es braucht neue Panzer, Drohnen, Luftabwehrsysteme, Cyberkriegsfähigkeiten, aber auch ganz elementare Dinge, sagt die Wehrbeauftragte Eva Högel. Material, Personal, Infrastruktur, das sind die Top-Themen. Von allem zu wenig in der Bundeswehr, nicht von unmittelbarer persönlicher Ausstattung, also Uniform, Helm, Schutzweste, Stiefel bis zu größerem Gerät, Flugzeuge, Schiffe, Hubschrauber, Kasernen. Ein Fass ohne Boden nach 3 Jahrzehnten der verteidigungspolitischen Abmagerung. Wie soll man die Bundeswehr finanzieren, wenn man gleichzeitig den Klimawandel eindämmen und die Sozialausgaben nicht reduzieren will, ohne die Schuldenbremse abzuschaffen? Also Forderung, ja, mehr Geld, 2%, mindestens 2% ist richtig. Gleichzeitig muss die Bundeswehr ihre Hausaufgaben machen und muss ihre Strukturen reformieren, ihr Personalwesen reformieren, ihr Mindset reformieren. Und wenn man nur diese 2% schon mal erreichen würde, wenn die Bundeswehr sich stärker noch als heute reformieren würde, dann wäre ich zuversichtlich, dass die Bundeswehr auch eine Kampfkraft erreicht, die abschreckend wirkt, um damit den Krieg zu verhindern. Weil das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja alle keinen Krieg. Und ich würde sagen, dass die 10. Panzerdivision, die beiden Panzerdivisionen, die Deutschland hat, dass die bis 2027 einsatzbereit sein sollten, das ist der NATO versprochen. Und wenn das erreicht würde, dann würde ich ein bisschen sicherer schlafen. Der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, erklärt die neuen Herausforderungen für die strategische Planung der Bundeswehr in einer von der Bundeswehr gestalteten Interviewserie unter dem Titel Nachgefragt. Das Jahr 2024 wird mit Sicherheit für die Soldatinnen und Soldaten des Heeres nicht ruhiger werden als das Jahr 2023. Wir sind auf einem Weg hin zum Herstellen einer Kriegstüchtigkeit, einer Befähigung zur Landes- und Bündnisverteidigung. Da haben wir wesentliche Wegmarken in 2024 zu absolvieren. Eine große Übungsserie, Quadriga 2024, die wir vor der Brust haben. Wir werden in diesem Jahr die sogenannte Division 2025 aufstellen müssen. Wir werden die Entscheidung zur Stationierung einer Brigade in Litauen weiter anschieben und organisatorisch vorbereiten. Auf all das müssen wir eingestellt sein. Welche Lehren haben wir denn da aus dem Ukraine-Konflikt, aus dem Krieg in der Ukraine bisher gezogen? Wir nehmen viele Dinge mit und das hat eine riesige Bandbreite von ganz taktischen Dingen wie Grabenkrieg. Haben wir kaum noch geglaubt, dass es sowas gibt, bis hin zu Kampf mit Drohnen, gegen Drohnen, dann das Ringen um sichere Vermeldeverbindungen, das Stören von Vermeldeverbindungen. Wir nennen das ja den Kampf im elektromagnetischen Spektrum. Dann die Frage, wer klärt besser auf, wer schießt weiter und präziser. Also das hat eine wahnsinnige Bandbreite. Das ist eine große Diskussion innerhalb der Bundeswehr. Wie sieht der Krieg der Zukunft aus? Also wir müssen uns natürlich nicht auf diesen Ukraine-Krieg vorbereiten, sondern auf einen kommenden Krieg, den vielleicht die Russen gegen die NATO führen. Und was ist dann die Schlussfolgerung? Die meisten Experten, die ich kenne, sagen, der Krieg der vierten Dimension mit den Drohnen im Cyberraum auch, der verändert den Krieg. Aber es ist nicht so, dass er ihn revolutioniert. Er entwickelt ihn evolutionär weiter. Das heißt, ja, wir brauchen Panzer noch, aber wir müssen gleichzeitig auf jedem Panzer eine Möglichkeit haben, Drohnen abzuwehren. Wir müssen die Drohnen stören, wir müssen sie auch aktiv abschießen. Wir brauchen selber Drohnen. Also es ist wie die Einführung des Flugzeuges. Das macht also die Infanterie oder die Artillerie nicht obsolet, sondern es ist einfach eine weitere Dimension, die hinzukommt. Und da müssen wir massiv Tempo aufnehmen, um auch in dieser Dimension bestehen zu können. Dass Deutschland in der Drohnenbewaffnung weit zurückliegt, hat auch damit zu tun, dass die öffentliche Diskussion lange von ethischen Erwägungen bestimmt war. Bringen Drohnen nicht die Gefahr mit sich, dass das Töten im Krieg automatisiert wird? Sogar Aufklärungsdrohnen wurden in Deutschland nur zögerlich beschafft. Bewaffnete Drohnen galten als Teufelszeug. Doch diese Drohnen sind es, die es der Ukraine ermöglichen, sich gegenüber der russischen Panzerüberlegenheit zu behaupten. Für das sogenannte Gefecht der verbundenen Waffen, wie der Fachausdruck für das Zusammenwirken der unterschiedlichen Waffengattungen im Gefecht heißt, sind Drohnen und Drohnenabwehr heute unerlässlich. Also wenn wir uns mal anschauen, was die Ukrainer vorhatten mit ihrer Gegenoffensive im Juni letzten Jahres. Sie sind eigentlich an der Komplexität von Angriffsoperationen auch mit gescheitert. Und es ist eben nicht nur so die Kombination von Landstreitkräften mit Luftstreitkräften, Infanterie, Panzer, Artillerie, Luftunterstützung vielleicht, sondern jetzt kommen die Drohnen hinzu. Also ich muss eine Cyberglocke eigentlich darüber legen. Ich muss die gegnerische Aufklärung damit unterdrücken. Ich muss damit die gegnerische Artillerie unterdrücken, die Flugabwehr mit eigenen Kräften koordinieren, das am besten bei Nacht, Minengassen legen und so. Das ist ein hochkomplexes Unterfangen, was eben durch die Drohnenschwärme, die wir jetzt haben, durch das präzise Artilleriefeuer, den massiven Artillerieansatz noch mehr verkompliziert wurde. Und das können wir eben bisher nicht. Für das veränderte Kriegsszenario der Gegenwart will die Bundeswehr eine vierte Teilstreitkraft schaffen, die sich dem Bereich Cyber-Informationsraum widmet und eventuelle hybride Angriffe und Angriffe aus dem Weltraum abwehren soll. Dafür braucht die Bundeswehr Neues und das richtige Personal. Die Truppenstärke soll von 180.000 auf über 220.000 anwachsen. Doch woher sollen die neuen Soldaten kommen? Nachwuchsmangel ist ein notorisches Problem, seit 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Der Dienst in der Bundeswehr gilt bei vielen wegen der schlechten Bezahlung und der hierarchischen Strukturen als nicht attraktiv. Im Wehrbericht, den Eva Högel 2024 vorgestellt hat, kann man zum Beispiel folgende Aussage finden. Marode Kasernen und Dienstgebäude sind in einer Zeit, in der die Bundeswehr im harten Wettbewerb um ausreichend qualifiziertes Personal steht. Kein Aushängeschild. Muss also die Wehrpflicht wieder eingeführt werden, damit die Bundeswehr Personal gewinnen kann? Die alte Form der Wehrpflicht ist meines Erachtens zurzeit nicht auf der Tagesordnung. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, in den Zeiten des Kalten Krieges wurden 220.000 Wehrpflichtige jedes Jahr eingezogen. Nur die alte Bundesrepublik hatte eine Mannschaftsstärke von 500.000 Mann. Damals gab es 62 Millionen Einwohner in der Bundesrepublik, heute haben wir 84 Millionen. Also wenn wir diese Quote zugrunde legen, würde die Bundeswehr 800.000, 700.000 Soldaten umfassen. Das ist eine Zielgröße, die wir unmöglich erreichen können in einer absehbaren Zukunft. Zurzeit geht es darum, dass wir aufgrund der sinkenden Kohortenzahlen, aber auch der allgemeinen Entwicklung am Arbeitsmarkt noch nicht mal die Zahl der Soldatinnen und Soldaten halten können, die wir jetzt haben. Also die Zahl wird eher abnehmen als aufwachsen. Eigentlich soll die Bundeswehr ja etwas über 200.000 Mann stark sein und Frauen. Das ist völlig illusorisch. Wiederholung 035145. Ja, passt. Ja, ab. Oh! Ich möchte auf keinen Fall die alte Wehrpflicht zurück, die wir hatten, die ausgesetzt wurde. Denn erstens hilft die uns nicht bei den Personalproblemen. Die hilft auch so, wie sie damals war, jetzt nicht die Bundeswehr besser in die Gesellschaft zu integrieren, weil wir hatten ja auch ein Problem mit der Wehrgerechtigkeit. Ich denke, wir können es auch nicht mehr nur für ein Geschlecht diskutieren, sondern müssen es für alle Geschlechter diskutieren. Und ich hätte sehr gerne eine Debatte darüber, wie schaffen wir es, ein Jahr für die Gesellschaft oder wie auch immer man das nennen will, das zu organisieren. Ich bin dann auf der Bandbreite zwischen Freiwilligkeit und Pflicht dafür, so lange wie möglich freiwillige Angebote zu machen. Ja, und vielleicht ein bisschen mehr Verbindlichkeit, als wir das jetzt haben. Wir haben ja einen freiwilligen Wehrdienst, wir haben auch einen freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz. So richtig gut funktioniert das noch nicht. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, wenn wir jetzt von heute auf morgen die alte Wehrpflicht also wieder einführen, müssen wir ja nicht wieder einführen, sondern die Aussetzung rückgängig machen, dann wäre die Bundeswehr hoffnungslos überfordert. Wir haben keine Kasernen, die darauf ausgerichtet sind. Wir haben kein Material, mit dem wir Ausbildung machen können. Wir haben keine Uniformen, wir haben keine Ausbilder und Ausbilderinnen. Und es hilft uns auch in der Bündnis- und Landesverteidigung auch aktuell jetzt nichts. Aber perspektivisch, es ist gut, wenn wir die Debatte führen. Wir gucken uns das mal an, was ginge denn? Oder was machen andere Länder? Es gibt ja auch Vorbild Norwegen zum Beispiel, die mustern alle Leute, machen Angebote, gucken dann, wen sie gebrauchen können. Das sind ja so Modelle, die wir mal in den Blick nehmen könnten. Auch Carlo Masala und Herfried Münkler sprachen sich in einem Interview der Süddeutschen Zeitung vom 17. Februar 2024 gegen die Wiedereinführung der alten Wehrpflicht aus. Sönke Neitzel möchte sich wie Eva Högel am Vorbild skandinavischer Länder orientieren. Es liegen zwei Modelle auf dem Tisch. Die allgemeine Dienstpflicht, dass also Männer und Frauen für ein Jahr dem Staat dienen müssen in ganz unterschiedlicher Form, dass sie auch das bei der Bundeswehr machen können, das wäre ein Modell, und dass wir so auch Reservisten gewinnen, dass wir also diese Leute ausbilden zu Sicherungssoldaten für die Heimatschutzregimenter, weil auch die Brücken, die Infrastruktur, die kritische muss geschützt werden, und dass die Bundeswehr dann aus diesem Pool ihren Nachwuchs für die Zeit der Berufssoldaten gewinnt, also Leute, die dann 12 Monate dabei sind, sagen, ich will länger machen, und die dann sagen, in die Bundeswehr kommen, in andere Aufgaben von Zeit der Berufssoldaten. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die Wehrpflicht nach schwedischem Modell. Die Schweden mustern alle. Alle werden gemustert, kommen also mit der Möglichkeit, in den Streitkräften zu dienen, erstmal in Kontakt. Und dann werden aber nur die Freiwilligen gezogen oder diejenigen, die ganz besonders qualifiziert sind. Und das würde sozusagen den Nachwuchs der Bundeswehr sichern. Die Bundeswehr braucht jedes Jahr etwa 21.000 Männer und Frauen, um ihre Mannschaftsstärke halten zu können. Still! Mich, euch! Augen gerade! Auf! Zum Einmarsch der Truppenfahne! Augen rechts! Nachwuchsprobleme zu lösen ist wichtig, um die Bundeswehr zukunfts- und kriegsfähig zu machen. Nach dem Plan von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sollen dafür alle Männer und Frauen im wehrdienstfähigen Alter angeschrieben werden, mit der Verpflichtung, einen Fragebogen auszufüllen und zurückzusenden. Für Frauen gilt diese Pflicht nicht. Auf der Grundlage des Fragebogens erfolgt dann die Einladung zur Musterung. Wer dann für tauglich befunden wird, soll sich freiwillig für den Wehrdienst entscheiden können. Die geplante Mannstärke in der Bundeswehr zu erreichen, ist wichtig. Ebenso wichtig aber sind Reformen in der Bundeswehr selbst. Das heißt, nicht zuletzt Abbau von Bürokratie, die Beschaffung von Waffensystemen verlangsamt und teuer macht. Carlo Masala spricht von Kontrollwahn und aufgeblähten Führungsstrukturen und fordert weniger Stäbe, mehr Truppe. Eine flexiblere und schnellere Beschaffung von schon bestehenden Waffensystemen. Weniger Extrawürste für die Bundeswehr. Die deutsche Bürokratie hat mehr Angst vor dem Bundesrechnungshof als vor den Streitkräften der Russischen Föderation. Five seconds to go and... Konventionelle Aufrüstung bzw. Ausrüstung der Bundeswehr, das sind die Aufgaben, die seit Russlands Angriff auf die Ukraine vordringlich angegangen werden. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt der Nachrüstung in der Zeitenwende, über den erst tastend gesprochen wird. Die nukleare Abschreckung als Teil der NATO-Verteidigungsstrategie, die bisher vor allem von den USA garantiert wurde. Deutschland war im Rahmen der nuklearen Teilhabe engagiert. In Büchel lagern die Atombomben, die deutsche Flugzeuge im Ernstfall nach Russland tragen müssten. Der Einsatz der Bomben wird von den USA kontrolliert. Deutschland hat keine eigenen Atomwaffen. Diese besitzen in Europa nur Großbritannien und Frankreich. Dabei handelt es sich vor allem um strategische Atomwaffen, die im Rahmen der massiven Vergeltung fungieren. Taktische Atomwaffen sind in ihren Arsenalen kaum vorhanden. Was aber, wenn die USA sich aus der NATO zurückzögen? Wer würde dann die nukleare Abschreckung Europas sichern? Braucht es eigene europäische Atomwaffen, an deren Beschaffung und Administration sich Deutschland irgendwie beteiligen müsste? Der Politologe Herfried Münkler bejaht die Frage. Das Entscheidende ist, dass die Europäer diese Möglichkeit selbst haben und sie sich nicht bei den USA borgen müssen. Die Europäer müssen eine eigene, also nicht nur eine französische nukleare Abschreckung aufbauen. Alles andere würde Putin nur wieder Spielräume geben. Mit anderen Worten, auch hier brennt im Prinzip der Rock. Das Zeitfenster dafür beträgt vielleicht 5 Jahre. Welche Alternativen haben wir? Alles andere ist Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Oder wenigstens latente Unterwerfungsbereitschaft. Carlo Masala fordert angesichts der Tatsache, dass die Russen immer wieder mit dem Einsatz ihrer Atomwaffen drohen, sogar ein Zurück zur Strategie der Massive Retaliation der 1950er, 60er Jahre. Eine mögliche Antwort könnte sein, zurück zum Prinzip der massiven Vergeltung, zumindest für das Territorium der baltischen Staaten. Also zurück zur alten NATO-Maxime, jeden Angriff mit einem großen nuklearen Gegenangriff zu beantworten. Wie können wir Deep Strike Capabilities auf- und ausbauen? Die Fähigkeit, über Mittelstreckenraketen oder konventionell bestückte Interkontinentalraketen sofort strategisch relevante Ziele in Russland angreifen zu können. Massive Vergeltung. Ist das realistisch? Müssen die Europäer einen Atomschlag auf Moskau androhen, wenn Putin mit Atomwaffen Vilnius angreifen sollte? Sönke Neitzel will lieber an der Strategie der Flexible Response festhalten. Ich würde immer sagen, wenn, müssten wir eine Flexible Response haben. Also eine Massive Retaliation ist, glaube ich, unrealistisch, weil es klar ist, wenn Russland vielleicht Vilnius einnimmt, dann wird die USA dafür nicht ihren nuklearen Untergang riskieren, aber sie wird möglicherweise nuklear antworten. Also ich glaube, die NATO ist mit der Flexible Response gut gefahren. Ja, also wir stehen vor dem Problem, dass eine Nuklearmacht Krieg führt, und wie reagieren wir darauf? Das läuft alles so lange gut, solange die USA den Nuklearschirm über die NATO halten. Und angesichts eines möglichen Präsidenten Trump stehen wir vor einer neuen Herausforderung. The Secretary General Stoltenberg, well, I don't know if he is anymore, but he was my biggest fan. He said, all these presidents came in, they'd make a speech, they'd leave, and that was it. And they all owed money. Generalsekretär Stoltenberg, mein größter Fan, ich weiß nicht, ob es noch immer ist, sagte mir, alle Präsidenten hier schulden mir Geld und zahlen nicht. Ich hielt eine Rede und sagte, ihr müsst zahlen. Ein Präsident eines großen Landes stand auf und fragte, nun, Sir, wenn wir nicht zahlen und von Russland überfallen werden, werden Sie uns beschützen? Ich sagte, ihr habt nicht gezahlt, ihr seid was schuldig. Nun, nein. Ich würde sie nicht beschützen. Tatsächlich würde ich Russland ermutigen, das zu tun, was zum Teufel sie machen wollen. Du musst deine Rechnung zahlen. Die Briten und die Franzosen können das gesamte NATO-Territorium mit ihren Nuklearwaffen nicht schützen. Das Einzige, was sie schützen können, ist ihr eigenes Territorium. Warum? Weil ihre Nuklearwaffen nicht skalierbar sind. Das heißt, die Briten und Franzosen haben im Wesentlichen nur strategische Interkontinentalraketen. Das heißt, wenn Paris angegriffen wird, können die Moskau zerstören. Aber taktische Nuklearwaffen, Mini-Nukes, also diese ganze Skalierbarkeit, die haben die Briten gar nicht, die Franzosen nur sehr eingeschränkt. Und deswegen müsste man in Europa eine Nuklearwaffenfähigkeit erwerben, die wieder skalierbar ist. Das ist völlig unrealistisch. Ich glaube nicht, dass wir die Möglichkeit haben, ein Nuklearwaffenpotenzial in Europa aufzubauen, was so auf einem gleichen Niveau ist wie das von Russland. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, und es wird auch hinter den Kulissen diskutiert, dass größere EU-Staaten, NATO-Staaten wie Deutschland, wie Polen, wie Italien sich ein Nuklearwaffenpotenzial wie Frankreich und Großbritannien zulegen oder wie vielleicht wie Israel. Das wäre rein finanziell von den Deutschen locker zu stemmen. Aber die große Frage ist natürlich, und das ist die eigentliche Frage, die Deutschen haben Verträge unterschrieben, dass sie auf Nuklearwaffenbesitz verzichten. Ist das politisch auch im Ausland durchsetzbar? Ist es hierzulande durchsetzbar? Wenn die Deutschen 6 Dolphin-Klasse-U-Boote hätten, dann könnte der Bundeskanzler sagen, wenn die Bundesrepublik Deutschland von Russland nuklear angegriffen wird, werden wir zurückschlagen. Wir haben eine Zweitschlagfähigkeit. Solche Aussagen rühren natürlich an ein deutsches Tabu. Denn die Ablehnung von Atomwaffen war einer der stärksten Antriebe der deutschen Friedensbewegung der 1960er bis 1980er Jahre. So protestiert auch Lars Pohlmeier als Repräsentant der Internationalen ÄrztInnen für die Verhütung des Atomkriegs gegen die Überlegungen einer nuklearen Nachrüstung. Meine Position war damals wie heute, mehr Diplomatie statt mehr Waffen. Ich möchte eine Friedenslösung, einen Verhandlungsfrieden erreichen. Einer der letzten großen substanziellen Rüstungskontrollverträge, der Atomwaffensperrvertrag, an dem ja auch die Bundesrepublik und auch Russland weiter Teilnehmerin ist, das ist ein zentraler Vertrag für das, was noch übrig ist an internationaler Sicherheitsarchitektur. Und jede Debatte über eine EU-Bombe würde dem Geist und dem Sinn des Atomwaffensperrvertrags widersprechen. Das ist wieder der Fehler und die Falle, in die wir laufen, dass wir Militarisierung, Abschreckung mit Sicherheit gleichsetzen. Insofern würden wir und würde ich auch ganz persönlich aus vollem Herzen allen Ambitionen, atomar aufzurüsten und da innerhalb der EU eine atomare Erstschlags- oder Kapazität zu entwickeln, eine ganz klare Absage erteilen. Das Problem bleibt, dass man mit atomarer Abschreckung keinen Frieden erzeugt und in ein gigantisches Risiko geht, dass es doch zu einem Zwischenfall kommt. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In vielen Städten finden heute Ostermärsche statt. Zentrales Thema ist dabei der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Besonders die Frage nach Waffenlieferungen an die Ukraine spaltet die Friedensbewegung. Bundesweit gibt es heute mehr als 70 Kundgebungen. In Berlin steht die Demonstration unter dem Motto: Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg. Verständlich, dass es angesichts der neuen Diskussionen über eine atomare Aufrüstung in Europa wieder Proteste gibt. Die Ostermarschbewegung prangert an, dass angeblich 40% der Menschen in Deutschland eher positiv zur EU-Atombomben stünden und startete eine Unterschriftenaktion mit dem Appell: EU-Atombombe nicht mit uns. Erstens, der Nichtverbreitungsvertrag NVV als auch der 2+4-Vertrag verbieten es Deutschland, eigene Atomwaffen zu besitzen. Der NVV, den alle EU-Staaten unterzeichnet haben, macht auch eine EU-Atombombe unmöglich. Die Forderung nach einer EU- oder deutschen Bombe unterläuft das Völkerrecht und die internationale Ordnung. Zweitens. Noch mehr Atomwaffen und neue Nuklearmächte würden dazu führen, dass weitere Staaten nach der Bombe streben könnten. Eine unkontrollierbare Verbreitung würde einsetzen und damit die Sicherheit aller noch stärker gefährden, da das Risiko eines Einsatzes weiter erhöht wird. Drittens. Wer weitere Atomwaffen fordert, nimmt die katastrophalen humanitären und ökologischen Konsequenzen eines möglichen Einsatzes leichtfertig in Kauf. Wie wir aus der Geschichte der Atomwaffeneinsätze und Tests wissen, sind die Auswirkungen für Mensch und Umwelt verheerend. Ausgeblendet bleibt leider in diesem Appell der russische Krieg gegen die Ukraine und die ständigen Drohungen des Kremls mit dem Einsatz von Atomwaffen. Und wenn die USA dann als Schutzmacht nicht mehr zur Verfügung stünden und wenn die geforderten diplomatischen Verhandlungen mit Putin zu nichts führten, was dann? Die Aussichten sind so oder so ernüchternd und erschreckend. Ich bin der Meinung, dass wir in ein neues Zeitalter gehen, dass wir uns als Europäer nicht mehr unbedingt auf die Amerikaner verlassen können. Und das nukleare Abschreckungspotenzial in Europa sollte in der Tat deutlich gesteigert werden. Dafür bin ich unbedingt. Ich bin aber auch Realist. Wahrscheinlich wird es ernsthafte Schritte in diese Richtung, in der Stärkung eines europäischen Nuklearwaffenpotenzials erst geben, wenn Trump Präsident ist. Wenn er mit seinem Reden dann wirklich den Nuklearschirm zumindest in Zweifel zieht, wenn Putin über die Ukraine gesiegt hat und Europa dann erpressbar wird. Die Stärkung des europäischen Nuklearwaffenpotenzials, auch der Aufbau in Deutschland, kann sicher in 3 bis 5 Jahren vonstatten gehen, sodass die Deutschen Nuklearwaffen haben. Es ginge nur darum, ein Potenzial wie Israel oder so zu haben. Dass man mit Russland gleichzieht, ist ausgeschlossen. Die Deutschen haben technologisch schon die Fähigkeit, Nuklearwaffen zu bauen. Noch haben sie die. Sie haben sogar ja einen Uranminen. Also es ist keine technische Frage, letztlich keine finanzielle Frage. Die viel größere Frage ist, ob das innenpolitisch und außenpolitisch durchsetzbar ist. Im Augenblick tobt der Krieg in der Ukraine. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass Russland auch einen Angriff auf andere europäische Länder, auf die NATO, wagen könnte. Dafür ist Deutschland, dafür sind die meisten europäischen Länder nicht ausreichend gerüstet. Wieder kriegstüchtig zu werden, um einen Krieg verhindern zu können, wie Verteidigungsminister Pistorius sagt, ist die Aufgabe für die Bundeswehr. Das heißt, zurück in die Zukunft. Sich rüsten für einen kalten Krieg 2.0. Steigerung der Militärausgaben und mehr Soldaten für die Bundeswehr. Die Friedensdividende ist aufgebraucht. Die Bundeswehr und die deutsche Gesellschaft müssen Kompetenzen aus der Zeit des Kalten Krieges zurückgewinnen, die in 30 Friedensjahren, als man dachte, das Ende der Geschichte sei erreicht, vernachlässigt wurden. Schmerzliche Lernprozesse stehen uns bevor. Für Frieden, Recht und Freiheit. Eine lange Nacht über die Bundeswehr. Von Jochen Rack. Es sprachen Lisa Biel und Daniel Berger. Ton und Technik Hendrik Manuk und Lukas Fehling. Regie Philipp Brühl.